Genauso wichtig war außerdem die russische Innenpolitik, für die Mersheimer in seiner Analyse keinerlei Interesse zeigte. Als sich Putin abermals als Präsident bewarb, war die Dekade des wirtschaftlichen Aufschwungs zum Ende gekommen. Öl- und Gaspreise waren gefallen und es gab kaum noch Geld, mit dem sich der russische Staat die Loyalität seiner Bürger erkaufen konnte. Putins Partei erlitt im Herbst 2011 eine herbe Wahlniederlage und er selbst wurde während eines Auftritts bei einem Kampfsport-Event ausgebuht. Wie der ehemalige Obama-Berater und Russland-Experte Michael McFaul schreibt, Putin brauchte einen neuen Feind. Ab dem Frühjahr 2012 inszenierte sich der vormalige und künftige Präsident deshalb als Kämpfer gegen die liberale Idee. Medvedevs Modernisierungsagenda war schnell vergessen. Stattdessen ging es plötzlich um die Wiedergeburt Russlands und das Zurückdrängen westlicher Einflüsse. Die ideologische Inspiration hierfür besorgte sich Putin unter anderem bei Alexander Dugin, einem nationalrevolutionären Vordenker, dessen Philosophie eurasische Großmachtfantasien und neue rechte Theorien miteinander verband. Bei den Wählern kam das gut an. Putins Zustimmungswerte nach der Annexion der Krim lagen bei 86%. Dass die Russen so leicht für ein ultranationalistisches Narrativ zu begeistern waren, deutet auf die tiefen Narben hin, die die Transformationserfahrung in den 90er Jahren hinterlassen hatte. Russland war keine Supermacht mehr, aber wollte weiterhin so behandelt werden, inklusive eigener Einflusssphäre und einem Vetorecht über die Systementscheidungen von souveränen Staaten, die einst zur Sowjetunion gehört hatten. Die antiwestliche Dynamik war weniger dem aggressiven Vordringen westlicher Ideen und Institutionen geschuldet, als dem russischen Gefühl der Demütigung und Schwäche, das mit dem Absturz in den 90er Jahren und dem Verlust der eigenen Weltmachtrolle verbunden war. Russland war zur Geisel des Großmachtanspruchs geworden und Putin nutzte dies geschickt zur Sicherung des eigenen Machterhalts. Er war ein populistischer Imperialist. Der Fehler des Westens bestand darin, dies nicht rechtzeitig erkannt zu haben. Spätestens ab dem Jahr 2012 war die Konfrontation mit dem Westen für Putin nicht mehr nur Impuls oder gelegentliche Taktik, sondern bewusste, systemerhaltende Strategie. Statt ihr Einhalt zu gebieten, zeigte sich der Westen verunsichert, gespalten oder suchte die Schuld bei sich selbst. Besonders in Deutschland hielten politische Eliten selbst nach der Annexion der Krim an der völlig illusorischen Idee fest, der Konflikt lasse sich durch schrittweise Annäherung und wirtschaftliche Verflechtung überwinden. Die Konsequenzen dieser liberal-modernen, auf Dialog und gegenseitige Verflechtung ausgerichteten Politik waren fatal. Nicht nur begaben sich Länder wie Deutschland in ein politisches und wirtschaftliches Abhängigkeitsverhältnis gegenüber Russland, sondern sie ermutigten Putin dadurch, seine Interessen auf immer dreistere Weise zu verfolgen. Die neue und neueste Ostpolitik. Die Annexion der Krim im Frühjahr 2014 und der hybride Krieg, den Russland seitdem in der Ostukraine führte, war ein Anschlag auf die territoriale Integrität der Ukraine. Doch die Sanktionen und Maßnahmen, die daraufhin verhängt und unternommen wurden, waren relativ moderat. Der Westen bestrafte einige russische Amtsträger und Unternehmen, verlegte Truppen in östliche NATO-Staaten und gewährte der Ukraine zusätzliche Finanzhilfen. Einer der wichtigsten Gründe für die westliche Zurückhaltung war die Einstellung deutscher Eliten, die die Radikalisierung Putins ignorierten und nicht auf Stärke, sondern auf politischen Wandel durch Dialog und wirtschaftliche Verflechtung setzten. Häufig zitiertes Vorbild war die neue Ostpolitik des sozialdemokratischen Bundeskanzlers Willy Brandt und seines Ministers für besondere Aufgaben Egon Bahr. Sie entstand während der 60er Jahre und hatte zum Ziel, die feindlichen Beziehungen zwischen Ost und West zu überwinden. Statt Konfrontation und Sieg über die jeweils andere Seite forderte sie Annäherung und Akzeptanz. Die Idee war, dass Dialog, persönliche Begegnungen und 1000 kleine Schritte zu zum Abbau von Feindbildern und zu gegenseitigem Vertrauen führten und dass daraus politischer Fortschritt entstehen könne. Als Brandt und Bahr im Jahr 1969 an die Macht kamen, setzten sie diese Vorstellungen um. Ergebnis war die Anerkennung von Grenzen, neue Handelsverträge und eine allgemeine Entspannung des Ost-West-Verhältnisses, die auch humanitäre Erleichterungen zur Folge hatte. Das Vertrauen, das durch die neue Ostpolitik geschaffen wurde, entschärfte zahlreiche Krisen und trug zu einem friedlichen Ende des Kalten Krieges bei. Bei genauerem Hinsehen war die neue Ostpolitik jedoch komplexer und vielschichtiger als von ihren Befürwortern suggeriert. Brandt und Bahr ging es von Anfang an um eine Verbesserung des Verhältnisses nicht nur zur Sowjetunion, sondern auch zu Polen und zur Tschechoslowakei, die damals zum Warschauer Pakt gehörten. Eine Einigung mit Moskau, die die Interessen der zentraleuropäischen Staaten ignorierte oder ihnen zuwiderlief, wäre für Brandt und Bahr unvorstellbar gewesen. Auch stand die damalige Politik nicht, wie manchmal behauptet, im Widerspruch zur amerikanischen Politik, sondern kam mit aktiver Unterstützung Amerikas zustande. Bahr informierte die Regierung in Washington meist noch vor dem Bundestag, denn ohne amerikanische Rückendeckung hätte es die deutsche Entspannungspolitik nicht gegeben. Nicht zuletzt gehörte zur neuen Ostpolitik auch eine militärische Komponente. Während Brandt und Bahr Gesprächskanäle eröffneten, stieg der Verteidigungsetat so stark an wie nie zuvor in der bundesrepublikanischen Geschichte. Kaum etwas von all dem fand später in den Narrativen der Russland-Versteher Erwähnung. Die Version der neuen Ostpolitik, die deutsche Eliten als Vorbild für die Lösung der Probleme mit Putin identifizierten, war so stark verkürzt und romantisiert, dass sie mit den historischen Fakten nicht mehr viel zu tun hatte. Was übrig blieb, waren vor allem Slogans. Der erste war Wandel durch Annäherung, was in der Praxis bedeutete, Dialog auf allen Ebenen und ohne Vorbedingungen. Gerade Deutschland hatte aus Sicht seiner Eliten eine besondere Verantwortung, denn zum einen waren die Nazis für den Tod von 25 Millionen Sowjetbürgern verantwortlich, zum anderen hatte Deutschland Russland die Wiedervereinigung zu verdanken und stand damit tief in dessen Schuld. Die Hoffnung war, dass Gespräche zwischen Entscheidungsträgern und Mitgliedern der Zivilgesellschaft erneut dazu beitragen würden, Feindbilder abzubauen, Gemeinsamkeiten zu entdecken und Differenzen beizulegen. Voraussetzung hierfür war, dass man die russischen Gesprächspartner, ihre Ansichten und Interessen so akzeptierte, wie sie waren. Alles andere führe zu Konfrontation, werde von Russland als Belehrung empfunden und treibe das Land noch tiefer in die politische Isolation, so etwa der CSU-Politiker Peter Gauweiler. Die Art von Dialog, die diesem Ansatz folgte, erbrachte jedoch nicht viel mehr als Floskeln und Freundschaftserklärungen. Am deutlichsten ließ sich dies am Petersburger Dialog beobachten, einer jährlichen Konferenz, die die Zivilgesellschaften Deutschlands und Russlands zusammenbringen sollte, aber im Laufe der Jahre zum reinen Wirtschaftsforum mutierte, weil die Veranstalter kontroverse Fragen ausklammerten und immer weniger Repräsentanten der russischen Zivilgesellschaft teilnehmen wollten oder durften. Noch problematischer war es, wenn Dialog nicht zu Veränderung, sondern zur Identifikation mit den russischen Machthabern führte. Dies war bereits eine Kritik an der neuen Ostpolitik gewesen, die sich in den 80er Jahren derart mit den kommunistischen Machthabern arrangiert hatte, dass Bürgerrechtler als Störenfriede empfunden wurden. Ähnliche Tendenzen gab es auch bei Befürwortern der neuesten Ostpolitik, die von Offenheit und Dialog sprachen, aber politische Unterdrückung in Russland mit Begriffen wie normative Differenz verharmlosten. Der zweite Slogan war Wandel durch Handel. Genauso wie im Verhältnis mit China wurde die Idee, dass engere Wirtschaftsbeziehungen zur Liberalisierung führten und dass gewaltsamer Konflikt durch gegenseitige Verflechtung unwahrscheinlicher würde, zur wichtigsten Rechtfertigung für engere Beziehungen zu Putins Regime. Einer der wichtigsten Befürworter war der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, der zu Besuchen nach Russland fuhr, um für russische Investitionen zu werben. In Interviews erklärte er, wenn man enge wirtschaftliche Beziehungen hat und sich im ständigen Austausch befindet, dann lassen sich bestehende Differenzen auf politischem Gebiet viel besser klären. Obwohl es keine Belege dafür gab, dass er solche Differenzen konsequent gegenüber seinen russischen Partnern angesprochen hätte, war sich Kretschmer sicher, gemeinsame wirtschaftliche Verbindungen sind ein guter Schutz gegen Allmachtsträume. Dieselbe Position vertraten auch die Mitglieder des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, dessen 350 Mitgliedsunternehmen sich als Speerspitze der deutsch-russischen Entspannungspolitik verstanden. Frei nach dem Motto, was gut fürs Geschäft ist, nutzt irgendwann vielleicht auch der Politik. Die Idee vom Wandel durch Handel verband somit liberale Überzeugungstäter, die in Wirtschaftsbeziehungen eine Art Friedensprojekt sahen, und zynische Geschäftsleute, für die Wirtschaft und Politik entkoppelt werden sollten. Beide Gruppen hielten die Sanktionen, die der Westen nach der Krim-Annexion gegen Russland verhängt hatte, für schädlich. Und beide machten sich für das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 stark, das von Altkanzler Gerhard Schröder angeführt wurde und Erdgas durch die Ostsee von Russland nach Deutschland transportieren sollte. Aus ostpolitischer Sicht war dies eine bahnbrechende Idee, weil es die beiden Länder noch stärker miteinander zu verflechten versprach. Aber in Wirklichkeit verschärfte das Projekt die Spannungen überall in Europa und sogar mit Amerika, denn seine Verwirklichung hätte Deutschland noch abhängiger von russischer Energie und die Ukraine noch erpressbarer gemacht. Immerhin, der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier gab später zu, dass seine langjährige Unterstützung für das Projekt falsch war. Mein Festhalten an Nord Stream 2 war eindeutig ein Fehler, so der heutige Bundespräsident im April 2022. Wir haben an Brücken festgehalten, an die Russland nicht mehr geglaubt hat und vor denen unsere Partner uns gewarnt haben. Putins langer Krieg gegen den Westen. In der Praxis hatten die ostpolitischen Tagträume der deutschen Eliten keinen demokratisierenden oder friedensstiftenden Effekt, sondern ermutigten Putin, seine antiliberale Agenda noch aggressiver zu verfolgen. Sein langer Krieg gegen den Westen begann bereits viele Jahre vor dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022, und er wurde an vielen Fronten und mit unterschiedlichsten Mitteln ausgetragen. Zunächst wurde dies innerhalb Russlands deutlich. Putins Wahlniederlage im Jahr 2011 und die hierauf folgenden Demonstrationen hatten den russischen Präsidenten davon überzeugt, dass der Westen seinen Sturz verfolgte und dabei nach dem gleichen Drehbuch vorging wie während der sogenannten Farbenrevolutionen in der Ukraine 2004 und Georgien 2008 sowie dem arabischen Frühling. Die russische Regierung verbot deshalb zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen, schloss die wenigen noch freien Medien und schränkte den Zugang zum Internet ein. Am härtesten traf es den Oppositionspolitiker Alexei Nawalny, der durch die Proteste im Jahr 2011 im ganzen Land bekannt geworden war. Putin empfand den Korruptionskritiker offenbar als so bedrohlich, dass er ihn immer wieder aus fadenscheinigen Gründen vor Gericht stellen und im Jahr 2020 sogar vergiften ließ. Andere Gegner Putins fielen aus Fenstern oder wurden auf offener Straße erschossen, mehrmals sogar im westlichen Ausland. In Russlands vermeintlicher Einflusssphäre, also den Staaten der vormaligen Sowjetunion, sorgte Putin dafür, dass jegliche Orientierung hin zum Westen unmöglich wurde. Die Instrumente, die er dabei verwendete, reichten von Propaganda über Korruption bis zu aktiver Destabilisierung, zum Beispiel durch die Mobilisierung russischer Minderheiten oder das Anheizen ethnischer Konflikte. So unterstützte Russland die Separatisten im ostukrainischen Donbass und sabotierte jahrelang eine friedliche Lösung entsprechend den von Frankreich und Deutschland vermittelten Minsker Abkommen. Die Ukraine kam dadurch niemals zur Ruhe und hatte keine Möglichkeit, weitere Schritte in Richtung einer Westintegration zu unternehmen. Doch Putins Krieg gegen den Westen ging weit über defensive Maßnahmen hinaus. Wo immer der Westen militärisch präsent war, positionierte sich Russland auf der entgegengesetzten Seite. In Syrien unterstützte Putin Assad, in Libyen verbündete er sich mit dem Feldherrn Haftar und in Afghanistan lieferte er Waffen an die Taliban. Zum einen war er aufrichtig davon überzeugt, dass alle Versuche, westliche Vorstellungen von Demokratie und Menschenrechten in andere Kulturkreise zu exportieren, zu Chaos und Gewalt führten. Zum anderen war ihm klar, dass hierdurch Möglichkeiten entstanden, den Westen zu schwächen und die eigene Position zu stärken. Wie der vormalige BND-Chef Gerhard Schindler erklärt, Putin schuf sich mehrere Spielfelder, die ihm Verhandlungsmasse gaben. Der Gedanke dahinter war, wenn er in Syrien gebraucht wurde, konnte er dafür womöglich Konzessionen in der Ukraine verlangen. Eine weitere Front war nicht militärisch, sondern digital. Entgegen der Idee, dass das Internet eine Waffe der liberalen Moderne sei und zum weltweiten Siegeszug der Demokratie beitragen würde, erkannte Russland weit früher als der Westen das Potenzial digitaler Kriegsführung. Russische Hacker, die mit der Regierung zusammenarbeiteten, griffen westliche Institutionen, wie zum Beispiel den Deutschen Bundestag, an und leakten vertrauliche Informationen. Gleichzeitig bevölkerten Zehntausende russischer Accounts die sozialen Medien und versuchten, die öffentliche Meinung zu manipulieren. Am offensichtlichsten war dies während des britischen Brexit-Referendums sowie der amerikanischen Präsidentschaftswahlen im Jahr 2016. Zweck solcher Interventionen war es, Bruchlinien innerhalb westlicher Gesellschaften zu vertiefen und ihre Polarisierung zu befördern, was erklärt, warum russische Propaganda oftmals radikale Positionen auf beiden Seiten des politischen Spektrums unterstützte und damit die Kulturkriege innerhalb westlicher Gesellschaften befeuerte. Das bedeutet nicht, dass Russland keine ideologische Präferenz hatte. Die wahrscheinlich wichtigste Rolle, die Moskau in den letzten Jahren in der europäischen Politik spielte, war die als Geburtshelfer einer antiliberalen Front. Nachdem sich Putin in den Jahren 2011 und 2012 als Verteidiger christlich-konservativer Werte geoutet hatte, bauten Vertraute ein europaweites Netzwerk auf, mit dem Russland rechtspopulistische Parteien in ganz Europa unterstützte. Dazu gehörten Reisen nach Moskau und Treffen mit Putins Beratern, aber auch finanzielle Unterstützung, wie beispielsweise Spenden an die italienische Lega-Partei oder einen 10-Millionen-Euro-Kredit für den französischen Front National. Die russische Führung gewann hierdurch westliche Verbündete, die nicht nur aktiv zur Destabilisierung ihrer eigenen Gesellschaften beitrugen, sondern auch Putin sowie seine Politik und Weltanschauung aufrichtig und mit großem Enthusiasmus unterstützten. So erklärte die Front National-Vorsitzende Marine Le Pen im Jahr 2017 völlig offen: Die Politik, die ich vertrete, ist die Politik von Herrn Putin. Ohne dass es die deutschen Russlandversteher bemerkten, kämpfte Putin also bereits seit Jahren gegen den Westen. Wie von einem ehemaligen KGB-Offizier zu erwarten war, bediente er sich dabei nicht nur militärischer Mittel, sondern kombinierte diese geschickt mit politischen, propagandistischen und psychologischen Instrumenten, die meist unterhalb der Schwelle einer offenen Auseinandersetzung blieben. Wie effektiv diese Art der hybriden Kriegsführung war, zeigte sich gegen Mitte der 2010er Jahre, als die liberale Idee von Europa angesichts der Finanz- und Flüchtlingskrisen zu zerbrechen drohte und ihr von Putin geförderter, antiliberaler Gegenentwurf großen Zulauf gewann. Teil 4: Krise 2016 bis heute. Kapitel 14: Europa unter Druck. Francis Fukuyama wurde häufig vorgeworfen, dass er die ganze Welt zum Ebenbild Amerikas machen wolle. Doch in Wirklichkeit prophezeite seine Theorie vom Ende der Geschichte eine ganz andere Entwicklung. Nicht Amerika stand laut Fukuyama am Ende der Geschichte, wenn alle ideologischen Feinde der liberalen Moderne besiegt seien, sondern die fetten, wohlhabenden, selbstzufriedenen, auf sich selbst fixierten, schwachen Staaten Westeuropas, deren größtes Projekt nichts Heldenhafteres ist als die Schaffung eines gemeinsamen Marktes. Der aggressive, oftmals militaristische Universalismus Amerikas sei unter diesen Bedingungen nicht mehr zeitgemäß, so Fukuyama. Das Ende der Geschichte bestehe aus Handel, Austausch, friedlichem Miteinander und jahrhundertelanger Langeweile. Eine ähnliche Analyse präsentierte knapp 15 Jahre später der amerikanische Politikwissenschaftler und Neokonservative Robert Kagan. In seinem Aufsatz über Macht und Ohnmacht aus dem Jahr 2003 verglich er Europa mit einer Insel der Glückseligen, auf der Macht und Gewalt durch internationales Recht und Verhandlungen ersetzt worden seien. Europäer, so Kagan, glaubten nicht mehr an Realpolitik, sondern an eine Welt, in der Vernunft, Überzeugungskraft und allgemein verbindliche Regeln jeden Konflikt lösen konnten. Der Kontinent habe ein posthistorisches Paradies des Friedens und relativen Wohlstands betreten, die Verwirklichung von Immanuel Kants ewigem Frieden. Auch wenn Kagan und Fukuyama stark vereinfachten, lagen die beiden Politikwissenschaftler nicht völlig falsch. Sie erklärten ihrem amerikanischen Publikum lediglich in überspitzter Form, was in Europa allgemein akzeptiert war, nämlich, dass die europäische Einigung nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs als liberales Friedensprojekt konzipiert worden war. Europa sollte ein Kontinent sein, auf dem sich Feinde versöhnten, miteinander Handel trieben und auf dem aus gegenseitigem Austausch, gemeinsamen Regeln und dem Bewusstsein eines geteilten Schicksals Schritt für Schritt eine neue, gemeinsame Identität erwuchs. Die Gründungsväter des modernen Europa, der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Außenminister Robert Schuman, sahen dies genauso wie ihre politischen Enkel Helmut Kohl oder der langjährige Kommissionspräsident Jacques Delors. Und obwohl Europa und die europäische Einigung seit dem Maastrichter Vertrag von 1992 politisch stärker umstritten sind, vertreten auch heutige Politikeliten die Idee von Europa als liberalem Friedensprojekt mit großer Überzeugung. Wie Nathalie Tocci, die Chefberaterin der ehemaligen EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini, erklärt: Die EU ist ein liberales Projekt, das in keiner anderen Weise möglich ist. Stellen wir uns mal vor, alle Mitgliedstaaten der EU würden von rechtsextremen Regierungen angeführt. Gäbe es dann eine Europäische Union? Die Antwort ist nein. Und der Grund ist, weil sich nationalistische Regierungen auf nichts einigen könnten, weil niemand nachgeben würde und weil Kompromisse unvorstellbar wären. Die Werte, auf denen die Europäische Union beruht, sind zutiefst liberal und demokratisch. Nichts an dieser Vision war falsch oder nicht wünschenswert. Wie sich herausstellte, verwechselte sie jedoch die Idee eines geeinten liberalen Europa mit der weitaus komplexeren Realität. Und sie führte zu einer Politik, die die Menschen überforderte und die oftmals beständigen kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Unterschiede in Europa unterschätzte. Dies wurde besonders während der zwei großen Krisen in den 2010er Jahren offensichtlich. Die Währungskrise, die bereits in der ersten Hälfte des Jahrzehnts begann, resultierte aus einem Prozess, in dem europäische Politiker die Vision eines geeinten Europa über wirtschafts- und finanzpolitische Notwendigkeiten gestellt hatten. Viele der Probleme, mit denen die Eurozone kämpfte, waren absehbar, wurden aber ignoriert, weil sie der Verwirklichung der liberalen Vision im Wege standen. Ähnliches galt für die sogenannte Flüchtlingskrise, die ihren Höhepunkt in den Jahren 2015 und 2016 erreichte. Auch hier hatten ambitionierte Eliten einen Integrationsschritt, in diesem Fall die Schaffung des Schengen-Raums, vollzogen, ohne die dafür notwendigen Änderungen im Asylrecht durchzusetzen. Die Folge war eine zunehmende Spaltung und die Entstehung eines reaktionären Gegenentwurfs zur liberal-modernen Idee von Europa. Eurovision. Die Währungsunion, die in den Jahren 1999 und 2002 in Kraft trat, war kein ökonomisches, sondern vor allem ein politisches Projekt. Das heißt nicht, dass es keine guten volkswirtschaftlichen Gründe für den Euro gab. Nachdem im Jahr 1992 der Binnenmarkt Wirklichkeit wurde und sich Güter, Dienstleistungen, Kapital und Menschen frei innerhalb der Union bewegen konnten, waren Währungsunterschiede das einzig verbliebene Handelshemmnis. Jacques Delors hatte bereits in den späten 80er Jahren davor gewarnt, dass dies zu Spannungen führen würde. Und tatsächlich, der europäische Wechselkursmechanismus, mit dem Mitgliedstaaten ihre Wechselkurse koordinierten, war in den 90er Jahren mehrfach zusammengebrochen. Eine gemeinsame Währung versprach, solche Probleme zu vermeiden. Sie eliminierte Wechselkursrisiken und schuf darüber hinaus eine internationale Ankerwährung, von der europäische Unternehmen auch bei Geschäften außerhalb des Binnenmarkts profitierten. Entscheidend war jedoch die politische Begründung. Helmut Kohl machte daraus nie ein Geheimnis. In unzähligen Interviews erklärte er, dass die gemeinsame Währung eine Voraussetzung für Frieden und Freiheit im 21. Jahrhundert sei, den Prozess der europäischen Einigung irreversibel mache und, noch dazu, identitätsstiftend wirke. Währungen sind mehr als nur Zahlungsmittel, so der damalige Bundeskanzler. Durch den Euro werde auf ganz natürliche Weise ein Gemeinschaftsgefühl entstehen. Ruprecht Polenz, der langjährige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, sieht das heute noch so. Die gemeinsame Währung ist eine Klammer, die im Laufe der Zeit ein gemeinsames europäisches Bewusstsein erzeugen wird. Die Konstruktion der Währungsunion folgte deshalb vor allem politischen, nicht ökonomischen Imperativen. Die nach wie vor sehr unterschiedlichen europäischen Volkswirtschaften wurden in das Korsett einer gemeinsamen Währung gezwängt und verloren damit die Möglichkeit, ihre Währungen abzuwerten, Zinssätze zu ändern oder die Geldmenge zu vermehren, ohne dass gleichzeitig neue Mechanismen geschaffen wurden, um die Schulden der Mitgliedstaaten abzusichern oder Ungleichgewichte abzubauen. Die niedrigen Zinssätze, die jetzt allen zur Verfügung standen, bargen von Anfang an das Risiko, dass die Handelsbilanzdefizite in den sogenannten Südländern noch größer würden und die Stabilitätskriterien, die eine solide, auf vergleichbaren Prinzipien basierende Finanz- und Wirtschaftspolitik garantieren sollten, waren bereits zu Beginn der Währungsunion so sehr aufgeweicht worden, dass sie praktisch keine Rolle mehr spielten. Dass diese Art von Währungsunion nicht funktionieren konnte, war selbst Anhängern der europäischen Integration klar. Doch vor dem Ausbruch der Krise wurde kein ernsthafter Versuch unternommen, die offensichtlichen Konstruktionsfehler des Euro zu korrigieren. Der Grund dafür war, dass dies Maßnahmen erfordert hätte, die in Deutschland, dem wichtigsten Staat der Eurozone, auf Widerstand gestoßen wären. Wie Charles Grant, der Direktor der Denkfabrik Center for European Reform, erklärt: Besonders die Schuldenhaftung hätte in Deutschland die Alarmglocken schrillen lassen. Die Deutschen hätten gedacht, wir sind das größte Land in Europa und müssen am Ende die Schulden der Griechen und Italiener bezahlen. Das hätte die Skepsis gegenüber der Währungsunion in Deutschland noch größer werden lassen. Und ohne Deutschland hätte es keine Währungsunion gegeben. Es war also kein Versehen oder ökonomische Inkompetenz, dass notwendige Instrumente nicht geschaffen wurden, denn aus Sicht europäischer Eliten war ein fehlerhafter Euro besser als gar kein Euro. Der promovierte Ökonom und damalige EU-Kommissionspräsident Romano Prodi gab dies sogar offen zu. Im Jahr 2001 erklärte er: Ich bin mir sicher, dass uns der Euro dazu zwingen wird, neue wirtschaftspolitische Instrumente einzuführen. Doch es ist politisch unmöglich, das jetzt vorzuschlagen. Er fügte hinzu: Irgendwann wird es eine Krise geben und dadurch werden neue Instrumente schon entstehen. Euro-Krise. Die von Prodi herbeigewünschte Krise begann in Griechenland und führte im Frühjahr 2010 zum ersten Hilfspaket, mit dem die Euro-Länder und der Internationale Währungsfonds dem Land insgesamt 110 Milliarden an Krediten zur Verfügung stellten. Die Probleme Griechenlands hatten zahlreiche Gründe, wie etwa die chronische ökonomische Schwäche des Landes, unverantwortliches Wirtschaften und die amerikanische Bankenkrise, die das internationale Finanzsystem dramatisch geschwächt hatte. Doch die eigentliche Ursache lag in der Struktur der Währungsunion, die den Verlust der geldpolitischen Souveränität durch nichts kompensierte. Dies war auch der Grund, weshalb es in den folgenden Jahren in Portugal, Spanien, Italien und Zypern zu weiteren Krisen kam, die jeweils unterschiedliche Auslöser hatten, aber letztlich auf dasselbe Problem hinausliefen, nämlich das Fehlen einer Garantie für die Staatsschulden von Mitgliedstaaten, die, aus welchen Gründen auch immer, in Schwierigkeiten geraten waren. Die Situation beruhigte sich erst, als der damalige Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, den aus Sicht der Finanzmärkte notwendigen Mechanismus schuf, um den Fortbestand der Währungsunion zu garantieren. Im September 2012 kündigte er an, dass die EZB tun werde, was auch immer nötig ist, um die Staatsanleihen von Krisenländern zu kaufen. Er signalisierte, dass die Zentralbank im großen Stil Geld drucken würde, um die Schulden von den notgeratenen Mitgliedstaaten zu finanzieren. Der politische Preis dafür war, dass sich die Illusion einer gemeinsamen Währung ohne gemeinsame Haftung nicht länger durchhalten ließ. Wie von Prodi vorausgesagt, schufen europäische Politiker in den darauf folgenden Jahren eine Reihe von Instrumenten und Mechanismen, die auf jeweils unterschiedliche Aspekte der Krise reagierten, aber allesamt auf der Idee beruhten, dass die Gemeinschaft für die finanz- und wirtschaftspolitischen Probleme ihrer Mitglieder verantwortlich war und in letzter Konsequenz auch ihre Kosten tragen musste. Der Europäische Stabilitätsmechanismus ESM, der Kredite für notgeratene Staaten bereitstellte, der Fiskalpakt, der solche Staaten zu wirtschafts- und haushaltspolitischer Koordination verpflichtete, und die sogenannte Bankenunion, die die Kosten für Bankenrettungen vergemeinschaftete. Diese Entwicklung trug zur Stabilität des Euro bei, doch die ökonomischen Folgen waren zum Teil katastrophal. Als Gegenleistung für europäische Kredite mussten sich die Südländer zu harschen Reformprogrammen verpflichten, die ein radikales Zurückfahren der Staatsausgaben und tiefe strukturelle Reformen, zum Beispiel des Rentensystems, verlangten. Zusammen mit dem Verlust der geldpolitischen Souveränität bedeutete dies, dass Länder wie Griechenland, Spanien und Italien keinerlei wirtschafts- oder finanzpolitischen Hebel mehr hatten, um ihre Volkswirtschaften anzukurbeln. Am deutlichsten wurde dies in Griechenland, wo die Wirtschaft dramatisch abstürzte und erst im Jahr 2017 wieder ein Wachstum von mehr als 1% verzeichnete. Selbst in Spanien und Italien dauerte es bis zur Mitte der Dekade, bis die Wirtschaftsleistung wieder anstieg. Kurzum, die Mitgliedschaft in der Währungsunion verdammte diese Länder zu Jahren der Stagnation. Sogar die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, beschrieb die Situation als eine Falle, aus der es keinen einfachen Ausweg gab. Vertrauensverlust. Unter den Folgen der Eurokrise litt nicht nur die Wirtschaftsleistung, sondern auch das Vertrauen in die europäischen Institutionen. Am spürbarsten war dies in Italien, der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone. Während 2007 noch fast 60% der Italiener die Europäische Union als vertrauenswürdig bezeichneten, lag der Wert 5 Jahre später bei wenig mehr als 20%. In den Augen vieler Italiener wurde Europa während dieser Jahre zum Sündenbock und war nicht nur für die verhasste Sparpolitik verantwortlich, sondern für alle möglichen, oftmals hausgemachten Probleme. Ab Mitte des Jahrzehnts schlug sich dies auch in Wahlergebnissen nieder. Die europafeindliche Lega-Partei von Matteo Salvini erzielte bei den Nationalratswahlen im Jahr 2017 17,4% und wurde Teil der Regierung. Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 2019 bekam sie sogar 34%. Seitdem ist ihr Stimmenanteil gesunken, aber nur deshalb, weil sie von einer neuen, noch extremeren Partei überholt wurde. Das traurige Fazit: Aus einem der proeuropäischsten Länder Europas wurde durch die Eurokrise eines der europafeindlichsten. Selbst in den Nordländern, die vom Euro massiv profitierten und wenig unter der Krise zu leiden hatten, kam es zu größerer Europaskepsis. Viele Menschen fühlten sich betrogen, weil ihnen versprochen worden war, dass es mit dem Euro keine Vergemeinschaftung von Schulden geben würde. Die hohen Beträge, die bei jedem Rettungspaket genannt wurden, erweckten den Eindruck, dass die vermeintlich solideren Staaten des Nordens die Misswirtschaft des Südens finanzierten. In Finnland konnte die Partei der wahren Finnen ihren Stimmenanteil von 4 auf 19% vergrößern. In den Niederlanden kletterte die Freiheitspartei von 6 auf 15%. Und in Deutschland entstand eine völlig neue Partei, die AfD, die vorgab, eine Alternative zu der angeblich alternativlosen Europolitik der Altparteien zu sein. Der Traum der liberalen Eurovisionäre hatte sich in das genaue Gegenteil verkehrt. Statt zu Begeisterung für Europa und einem stärkeren Gemeinschaftsgefühl führte die mangelhaft konstruierte und unehrlich präsentierte Währungsunion zur Spaltung und zum Verlust des Vertrauens in die europäischen Institutionen. Die liberalen Eliten, die die Währungsunion durchgesetzt hatten, konnten nicht verstehen, dass die europäische Identität der meisten Bürger schwächer war als die eigene und dass Transferzahlungen von Deutschland an Griechenland für einen Großteil eben nicht das gleiche waren wie der innerdeutsche Finanzausgleich zwischen Hessen und Brandenburg. Anders ausgedrückt, die liberal-moderne Vision der europäischen Eliten korrespondierte nicht mit dem real existierenden Europa, und der Versuch, sie den Europäern durch Täuschung aufzuzwingen, führte nicht zu Anpassung, sondern zu Ablehnung. Von Schengen nach Dublin. Die zweite große europäische Krise begann im Sommer 2015, als mehr und mehr Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak, Afghanistan und Westafrika über verschiedene Routen in die Länder der Europäischen Union kamen. Bis zum März 2016 schafften es auf diese Weise geschätzt 2 Millionen Menschen nach Europa, von denen die meisten in Deutschland, Österreich und Schweden aufgenommen wurden. Für Europa war dies die größte Flüchtlingswelle seit Ende des Zweiten Weltkriegs, und sie stellte die Ankunftsländer vor enorme praktische und politische Herausforderungen. Doch obwohl der genaue Zeitpunkt und das Ausmaß überraschend waren, hatte sich die Krise lange angekündigt und war letztlich Ergebnis einer mangelhaften europäischen Asylpolitik. Anfangspunkt war das Abkommen von Schengen, das im Laufe der 90er Jahre zur schrittweisen Abschaffung von Grenzkontrollen zwischen EU-Staaten führte. Natürlich gab es auch hier ökonomische Argumente. Grenzkontrollen kosteten Zeit und unterbrachen Lieferketten. Aber mehr noch als bei der Währungsunion ging es um die Verwirklichung der Vision eines Europa ohne Grenzen. Waldemar Schreckenberger, der das Abkommen für Kohl ausgehandelt hatte, sagte später, es sei mit das wichtigste Werk seines Lebens gewesen. Jahrhundertelang haben sich die Staaten in Europa feindlich gegenübergesessen, aber heute gehören 25 Staaten zum Schengener Raum. Doch genau wie bei der Einführung des Euro, setzte man die positiven, vermeintlich identitätsstiftenden Aspekte des Abkommens um, ohne sich mit den politisch schwierigen Folgen auseinanderzusetzen. Ein dringendes Erfordernis war neben dem Schutz der Außengrenzen und der Zusammenarbeit von Sicherheitsbehörden vor allem eine Vereinheitlichung der Asylpolitik. Wie Charles Grant meint, es gibt keinen funktionierenden Schengen-Raum ohne eine Art gemeinsames System für den Umgang mit Asylbewerbern. Denn ansonsten gehen sie alle nach Deutschland und Schweden. Und das ist nicht fair. Das sogenannte Dublin-Verfahren, auf das sich die Schengen-Staaten im Jahr 1997 einigten, sah vor, dass Asylbewerber nur in einem Schengen-Land Anträge stellen durften und dass dies der Staat sein sollte, in dem sie den Schengen-Raum zuerst betreten hatten. Dies war besonders für Deutschland von Vorteil, da es von anderen Schengen-Staaten umgeben und deshalb selten der Ersteintrittsstaat war. Das Problem war nur, dass das Verfahren in der Praxis nie funktionierte. Die meisten Flüchtlinge wollten nicht im Ersteintrittsstaat bleiben und die meisten Ersteintrittsstaaten hatten keinerlei Interesse, sie bei sich zu behalten. Bereits lange vor der Flüchtlingskrise gab es deshalb eine Kultur des Durchwinkens, die dazu führte, dass viele der Flüchtlinge in Deutschland und den anderen Nordstaaten landeten. Griechenland und Italien behandelten ihre Asylbewerber außerdem so schlecht, dass selbst diejenigen, die den Dublin-Regeln entsprechend aus Deutschland dorthin zurückgeschoben wurden, sich schnell wieder auf den Weg in die Nordländer machten. Das Bundesverfassungsgericht unterstützte diese Praxis, indem es Rückschiebungen nach Griechenland und Italien wegen der dortigen Bedingungen verbot, so dass Deutschland bereits Jahre vor der Flüchtlingskrise und trotz des Dublin-Verfahrens die meisten Asylbewerber behielt. Dennoch verteidigte Deutschland die Einhaltung dieses Systems mit aller Kraft und setzte sich noch im Jahr 2013 gegen die Einführung eines europäischen Quotensystems ein. Ruprecht Polenz erinnert sich. Als ich das Thema in Berlin ansprach, haben mich die Innenpolitiker immer wieder darauf hingewiesen, dass wir Dublin hätten und das Ganze eben ein Problem der Länder mit Außengrenzen sei. Und fertig. Deutschland hat sich in dieser Zeit konsequent gegen eine gemeinsame Asyl- und Flüchtlingspolitik der EU gesperrt. Das gehört zur Wahrheit dazu. Spätestens ab dem Jahr 2011 war außerdem klar, dass mehrere Krisen außerhalb Europas den Migrationsdruck erhöhen würden. Italien konnte sich nach dem Fall Gaddafis nicht mehr darauf verlassen, dass Libyen Flüchtlinge aus Afrika zurückhalten würde, während der Konflikt in Syrien den Druck auf die Türkei erhöhte. In allen Nachbarstaaten Syriens verschlechterte sich die Lage dramatisch. 85% der Flüchtlinge waren laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR Anfang des Jahres 2015 unterversorgt. Knapp 40% hatten kein sauberes Trinkwasser. Doch statt sich vorausschauend um eine Lösung zu bemühen und Abkommen mit nicht-europäischen Nachbarländern zu schließen, kürzten europäische Staaten die Zuschüsse für das UNHCR. Obwohl Europa mit Schengen einen gemeinsamen Migrationsraum geschaffen hatte, gab es also keinerlei Anstrengung, die sich anbahnende Flüchtlingswelle vor Europa abzufangen. Flüchtlingskrise. Die Konsequenzen dieser fahrlässigen Politik wurden im Spätsommer 2015 offensichtlich. Während des gesamten Jahres war die Zahl der Flüchtlingsankünfte in der Europäischen Union angestiegen. Im Herbst und Winter übertraf sie oftmals 10.000 pro Tag. Keine europäische Regierung war hierauf vorbereitet und es existierte kein effektives System, um die Flüchtlinge zu identifizieren, sie zu verteilen oder den Flüchtlingsstrom einzudämmen. Ein Berater des damaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk verglich die Situation mit einem Tropensturm, einer Naturkatastrophe, die zu einem Zusammenbruch von Recht und Ordnung führt und die eigene Ohnmacht offenbart. Erst im März 2016, nach 7 langen Monaten, kam es zu einem deutlichen Rückgang. Bis heute wird darüber diskutiert, ob Deutschland seine Grenzen nicht einfach hätte schließen sollen. Dies scheint, zumindest für einige Tage, der Plan gewesen zu sein. Laut dem Journalisten Robin Alexander gab es eine entsprechende Anordnung, die jedoch im letzten Moment so geändert wurde, dass der Befehl zur Schließung nicht mehr enthalten war. Der Migrationsforscher Gerald Knaus meint, dass dies auch gar nicht möglich gewesen wäre, denn obwohl fast alle Flüchtlinge über die österreichische Grenze nach Deutschland kamen, erforderte auch die Rückschiebung in ein anderes Schengenland die Zustimmung des betroffenen Staates. Hinzu kam, für eine effektive Schließung wäre die gesamte Bundespolizei nötig gewesen. Auf der österreichischen Seite wäre es zu chaotischen Zuständen gekommen und die meisten Flüchtlinge hätten es immer wieder versucht. Das wäre maximal 8 Tage gut gegangen, so Knaus. Der ehemalige BND-Chef Schindler sieht das anders. Obwohl er zugibt, dass eine dauerhafte Grenzschließung nicht möglich gewesen wäre, ist Schindler überzeugt, dass selbst eine Schließung für wenige Tage einen dramatischen psychologischen Effekt gehabt hätte, der weitere Flüchtlinge von der Reise nach Europa abgehalten hätte. Das Entscheidende bei dieser Art von Vorgehen wäre das Signal gewesen, das sie senden. Nach dem Motto, Leute, so geht's nicht mehr. Ihr müsst euch jetzt einen anderen Weg suchen, andere Verfahren suchen. Aber über diese Grenze kommt ihr nicht mehr rüber. Ihr seht die Bilder. Das ist zu Ende. Ob dies funktioniert hätte, lässt sich schwer beurteilen, denn die Bundesregierung setzte ab September auf einen anderen Plan, die sogenannte europäische Lösung, also genau das Quoten- und Verteilungssystem, das sie selbst jahrelang blockiert hatte. Schon im Sommer hatte die Bundesregierung damit begonnen, bei anderen Staaten um Unterstützung zu werben, aber sie stieß vor allem in Teilen Osteuropas, wo es kaum Migranten gab und die Ablehnung von außereuropäischer Immigration sehr stark war, auf Widerstand. Innenminister Thomas de Maizière ignorierte solche Bedenken, sprach von einer gerechteren Lastenverteilung innerhalb Europas und erinnerte die skeptischen Osteuropäer daran, dass sie mit einer Kürzung der Mittel aus europäischen Strukturfonds rechnen müssten, wenn sie dem neuen deutschen Enthusiasmus für ein europäisches Quotensystem nicht folgten. Die damals noch liberale Regierung in Polen gab dem deutschen Drängen schließlich nach und der deutsche Vorschlag erreichte Ende September die notwendige Mehrheit. Doch dies war ein Pyrrhussieg. Nicht nur wurde der Plan niemals umgesetzt, er führte außerdem zu einem Aufbrechen der seit langem schwelenden Konflikte zwischen West- und Osteuropäern. Herbert Reul, der damals Abgeordneter im Europäischen Parlament war, erinnert sich: Wir haben die Zustimmung zur Verteilung der Flüchtlinge alle zuerst gefeiert. Das war der große Durchbruch. Erst später haben wir gemerkt, dass die Reaktion in Osteuropa eine ganz andere war, dass die das als Diktat aus Brüssel und Berlin gesehen haben. Die fühlten sich an Anweisungen aus Moskau erinnert. Für Viktor Orban war das die Chance. Der hat sich von diesem Zeitpunkt an als Anführer aufgespielt. In den darauf folgenden Monaten betrieben Orban und Österreichs Außenminister Sebastian Kurz die Schließung der Grenzen entlang der sogenannten Balkanroute, während die Westeuropäer, angeführt von Merkel und dem niederländischen Premierminister Mark Rutte, ein Abkommen mit der Türkei verhandelten. Dies reflektierte die jeweils unterschiedlichen Philosophien. Kurz und Orban wollten potenzielle Flüchtlinge durch Grenzschließungen abschrecken, während Rutte und Merkel auf Diplomatie und Zusammenarbeit mit der Türkei setzten. Beide Ansätze hatten Stärken und Schwächen. Ein Türkei-Deal ohne Drohung, die Balkanroute zu schließen, wäre am Widerstand Griechenlands gescheitert. Und eine Schließung der Balkanroute ohne Türkei-Deal hätte Griechenland in ein gigantisches Flüchtlingslager verwandelt, weil Flüchtlinge dort auf dem Weg nach Deutschland und Schweden stecken geblieben wären. Die für alle Seiten großzügigste Interpretation ist deshalb, dass es die Kombination aus beidem war, die 7 Monate nach Beginn der Krise zu einer deutlichen Abnahme des Flüchtlingsstroms führte. Reaktionäres Revival. Für die liberale Idee von Europa hatte die Flüchtlingskrise noch weitreichendere Folgen als die Währungskrise. Während die Eurokrise in vielen Staaten zu einem Verlust des Vertrauens in die europäischen Institutionen geführt hatte, brachte die Flüchtlingskrise einen reaktionären Gegenentwurf hervor, zu dessen politischem Champion der ungarische Premierminister Orbán wurde. Seine wichtigste Rede in diesem Zusammenhang hielt er bereits im September 2015. Sie begann mit einer vernichtenden Kritik der liberalen Ideologie. Warum sind wir von der Flüchtlingswelle überrascht? Nun, meine Damen und Herren, wir haben die Menschen in anderen Teilen der Welt jahrelang belehrt und ihnen gesagt, dass diese Welt ein globales Dorf ist. Wir haben ihnen gesagt, dass es universelle Menschenrechte gibt, die für alle gleichermaßen gelten, egal in welcher Ecke der Erde. Wir haben ihnen unsere Ideologie aufgezwungen. Und wer diese Ideologie nicht akzeptieren wollte, den haben wir bombardiert. Wir haben das World Wide Web geschaffen, die Informationsfreiheit der Welt verkündet und wir haben gesagt, dass jeder Mensch Zugang haben muss. Sofort. Und nun sind wir überrascht, dass sie an unsere Tür klopfen? All dem setzte Orban seine Idee eines identitären Europa entgegen, die mit der Ideologie von Wladimir Putin nahezu identisch war. Er forderte ein Europa, das konservativ und nationalistisch war, seine ethnische Zusammensetzung bewahrte, die europäischen Grenzen schützte und wie ein Bollwerk gegen Islamisierung und Invasionen aus anderen Kulturkreisen stand. Die Flüchtlingskrise sei eine riesige Chance, diese Vision durchzusetzen, so Orbán. Auch wenn der ungarische Regierungschef vom liberalen Mainstream abgelehnt wurde, waren seine Ideen vielerorts populär. In den Visegrad-Staaten Ungarn, Polen, Slowakei und Tschechien wurden seine Auffassungen zur quasi offiziellen Orthodoxie. Und auch im alten westlichen Europa gab es immer mehr Parteien und politische Bewegungen, die Orbáns Weltanschauung teilten. Dies war nicht nur in Frankreich und Österreich der Fall, wo rechtspopulistische Parteien seit Jahrzehnten Erfolg hatten, sondern auch und vor allem in Ländern, die stark von der Flüchtlingskrise betroffen waren, nämlich in Deutschland und dem traditionell liberalen Schweden. Nach dem Ende der Krise verstetigte sich der Erfolg dieser Parteien und wurde in einigen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich, noch größer. Zum ersten Mal in der modernen Geschichte des europäischen Projekts existiert damit praktisch überall in Europa eine reaktionär rechte Fundamentalopposition, die die liberalen Parteien vor sich hertreibt. Die Art und Weise, wie die zwei großen liberalen Träume der Europavisionäre durchgesetzt wurden, hat die liberale Idee von Europa also nicht befördert, sondern ihr geschadet. Ergebnis war nicht ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl, sondern neue Konflikte und ein Zerbrechen der Idee, dass ein geeintes Europa notwendigerweise auch ein liberales Europa sein müsse. Europa war ab Mitte der 2010er Jahre weder eine Insel der Glückseligen, wie von Kagan behauptet, noch ein fetter, wohlhabender, selbstzufriedener Hort der Langeweile, wie von Fukuyama vorausgesagt, sondern ein Kontinent in der Krise. Kapitel 15: Die Brexit-Revolte. Eine der dramatischsten und überraschendsten Konsequenzen der europäischen Krise war der Brexit. Dass die Gegner von Großbritanniens EU-Mitgliedschaft das Referendum vom 23. Juni 2016 gewinnen würden, war noch am Abend der Abstimmung nicht abzusehen. Die ersten Nachwahlumfragen prognostizierten einen knappen Sieg der EU-Befürworter mit 52-48%, also genau umgekehrt wie das tatsächliche Ergebnis. Bereits am frühen Abend erklärte Nigel Farage, der Anführer der rechtspopulistischen UKIP-Partei, gegenüber einem Reporter, dass es die EU-Befürworter wohl schaffen würden. Boris Johnson, der die Kampagne für den Austritt anführte, gestand sogar ein, dass die Befürworter die besseren Argumente gehabt hätten. Doch als gegen Mitternacht die ersten Auszählungsergebnisse bekannt gegeben wurden, drehte sich die Stimmung. Besonders in den ehemaligen Industriegebieten im Norden Englands erzielten die EU-Gegner viel größere Mehrheiten als erwartet. Zwar gab es auch Befürworter, Hochburgen wie etwa London, die Universitätsstädte Oxford und Cambridge sowie Schottland, aber die Wahlbeteiligung dort war oftmals geringer. Bereits am frühen Morgen erklärte Premierminister Cameron, der erst ein Jahr zuvor wiedergewählt worden war, seinen Rücktritt. Und in ganz Europa schrillten die Alarmglocken. War dies, so kurz nach der Währungs- und der Flüchtlingskrise, der Anfang vom Ende des europäischen Einigungsprojekts? Verteidiger des liberalen Europa rationalisierten den Brexit als rein britisches Trauma, das nichts mit den Entwicklungen im Rest Europas zu tun hatte und deshalb auch ohne Konsequenzen für sie blieb. Großbritannien, so hieß es, sei durch Jahrzehnte negativer Berichterstattung in den britischen Medien geschädigt, habe sich nie mit der Vision einer immer enger werdenden Union identifiziert und leide noch immer unter dem Zusammenbruch des einstigen Empire. Wie Natalie Tocci meint, war der Austritt deswegen nicht unbedingt ein schlechtes Ergebnis, aus Sicht der EU vielleicht sogar das bessere Ergebnis. Doch diese Interpretation stimmte nur zum Teil. Natürlich hatte Großbritannien seit vielen Jahren einen Ruf als Bremser, und die Zustimmungsrate zu Integrationsschritten lag stets unter dem europäischen Durchschnitt. Aber die Mitgliedschaft in der Europäischen Union stand niemals zur Disposition. In den Jahren von 2000 bis 2015 überstieg der Anteil derjenigen, die laut Umfragen einen vollständigen Austritt aus der EU wünschten, zu keinem Zeitpunkt ein Drittel. Noch während der Referendumskampagne ergab eine Umfrage unter 600 britischen Journalisten, Wissenschaftlern und Meinungsforschern, dass 87% mit einem Sieg der EU-Befürworter rechneten. Weder traditionelle Euroskepsis noch Empire-Nostalgie oder etwa die Aktivitäten russischer Bots in den sozialen Medien können erklären, warum es zu diesem, selbst für britische Verhältnisse, außergewöhnlich hohen Ausmaß an Ablehnung kommen konnte. Der tiefere Grund war, dass es bei der Abstimmung über den Brexit nicht nur um Großbritannien oder das britische Verhältnis zur EU ging. David Goodhart, ein konservativer britischer Intellektueller, räumt ein: Der Austritt aus der Europäischen Union war eine Art Kollateralschaden. Die Menschen hatten seit 20 oder 30 Jahren oder möglicherweise noch länger nicht die Möglichkeit gehabt, über die allgemeine Ausrichtung der Gesellschaft abzustimmen, weil keine der großen Parteien vom liberalen Pro-Markt, Pro-EU-Konsens abgewichen ist. Wer Probleme mit der Richtung hatte, in die die Gesellschaft ging, hat gegen die Europäische Union gestimmt. In den Augen der Leute war das ein und dasselbe. Genauso wie die Anhänger der Tea Party in Amerika oder die anderer rechtspopulistischer Parteien in Westeuropa waren Brexit-Wähler meist älter, männlicher, weißer und weniger gut gebildet als der Bevölkerungsdurchschnitt. Viele gehörten zur unteren Mittelklasse und stammten aus Gebieten, die unter dem Strukturwandel litten. Am wichtigsten: Fast alle waren vom politischen, ökonomischen und kulturellen Wandel zutiefst verunsichert und hatten das Gefühl, dass es in einer hypermodernen, diversen und globalisierten Welt keinen Platz für sie gab. In vielen Artikeln wurden sie als Left Behinds bezeichnet, als Abgehängte. Die politische Gemengelage, die zum Brexit führte, war deshalb alles andere als rein britisch, wenn auch unterschiedlich stark und nicht immer mit derart ernsthaften Konsequenzen. So durchlebte fast jede westeuropäische Gesellschaft ab Mitte der 2010er Jahre ihre eigene Revolte gegen die liberale Demokratie. Am Brexit lässt sich exemplarisch zeigen, welche Mobilisierungskraft diese Revolte hatte, wie schwer es den politischen Eliten fiel, sie zu begreifen, aber letztlich auch, wie wenige der Probleme, die zu ihr geführt hatten, durch sie gelöst wurden. Take back control. Worum es den Brexit-Befürwortern ging, ließ sich an dem Motto ihrer Kampagne ablesen. Take back control. Die Kontrolle zurückgewinnen klang nicht nur vernünftiger und moderater als irgendeine plumpe Parole, sondern artikulierte auch auf eindringliche Weise das Gefühl des Kontrollverlustes, das viele Wähler empfanden. Das wichtigste Thema war zweifellos die Migration. Aus Sicht der EU-Gegner hatte der Kontrollverlust in diesem Bereich bereits mit dem Beitritt der mittel- und osteuropäischen Staaten im Jahr 2004 begonnen. Denn anders als die meisten anderen EU-Staaten hatte sich die damalige britische Regierung gegen eine sogenannte Übergangsregelung entschieden und den neuen EU-Bürgern sofort volle Freizügigkeit gewährt. Als Konsequenz kamen anstatt der von den britischen Behörden vorausgesagten 30.000 innerhalb von weniger als 3 Jahren fast 500.000 Polen nach Großbritannien. Für die britische Volkswirtschaft war dies ein Segen, denn die Neuankömmlinge befriedigten die damals sehr starke Nachfrage nach Handwerkern, Krankenpflegern, Bauarbeitern und anderen gering- und mittelqualifizierten Arbeitskräften. Doch gleichzeitig machten die osteuropäischen Migranten den Briten, die in diesen Sektoren arbeiteten, Konkurrenz. Sie drückten die Löhne und erhöhten in den oftmals strukturschwachen Vororten, wo sie sich niederließen, schlagartig die Nachfrage nach Wohnraum und öffentlichen Diensten. Es war ein typisches Beispiel dafür, wie eine Entwicklung, von der die Volkswirtschaft insgesamt profitiert, im selben Moment Verlierer schafft, auch wenn die Politikeliten dies lange nicht zu interessieren schien. Ein weiterer wichtiger Moment war die europäische Flüchtlingskrise, die gerade mal 3 Monate vor dem Referendum geendet hatte. Obwohl Großbritannien selbst fast keine Flüchtlinge aufnahm, war die politische Wirkung der Ereignisse auf dem Kontinent aus Sicht von EU-Befürwortern katastrophal. wie der britische Europaexperte Mark Leonard erklärt. Erstens wurden die Schlagzeilen während der gesamten Referendumskampagne komplett vom Thema Einwanderung dominiert. Zweitens erzeugten die Bilder, die jeden Tag im Fernsehen liefen, das Gefühl, dass die Situation völlig außer Kontrolle war. Und drittens verstärkten sie den Eindruck, dass die EU ein gescheitertes Projekt war, das kurz vor dem Zusammenbruch stand. Den EU-Gegnern erlaubte die Flüchtlingskrise, das Thema Migration in den entscheidenden Wochen vor der Wahl zuzuspitzen. Immer wieder ging es dabei um eine mögliche EU-Mitgliedschaft der Türkei, die fast 80 Millionen Menschen erlauben würde, nach Großbritannien zu ziehen und gleichzeitig die Tore nach Syrien und zum Irak öffnete. Eng hiermit verbunden war die Warnung, dass Terroristen als Flüchtlinge getarnt nach Europa kämen und dann auf irgendeine Weise ihren Weg nach Großbritannien fänden. Auch wenn viele dieser Argumente fehlgingen, weil es keine Aussicht auf eine baldige EU-Mitgliedschaft der Türkei gab und weil Großbritannien nicht Teil des Schengen-Raums war und deshalb die Einreise von Flüchtlingen aus anderen EU-Ländern jederzeit blockieren konnte, fiel es EU-Befürwortern schwer, mit nuancierten Argumenten durchzudringen. Das zweite Thema war die Kontrolle über Gesetze. Vordergründig ging es dabei meist um sogenannte Binnenmarktdirektiven, die von der EU-Kommission in Brüssel verabschiedet wurden und von den nationalen Parlamenten umgesetzt werden mussten. Seit Jahrzehnten gab es in Großbritannien hiergegen Widerstand, oftmals mit der Begründung, dass der Prozess weder transparent noch demokratisch sei. Auch die Urteile des Europäischen Gerichtshofs, mit denen nationale Regelungen außer Kraft gesetzt werden konnten, standen regelmäßig am Pranger. Doch im Laufe der Referendumskampagne vermischten sich solche eher traditionellen Forderungen nach Wiederherstellung der nationalen Souveränität mit einer allgemeinen Kritik am Establishment, das nach Ansicht von Brexit-Befürwortern nicht nur den Ausverkauf nationaler Interessen betrieb, sondern dem Rest des Landes eine elitäre Interpretation von politischer Korrektheit aufzwang. Laut dem britischen Journalisten Tim Shipman wurde die EU zu einem Symbol für das liberal-moderne Projekt und ihre Ablehnung war auch und vor allem eine Revolte der provinziellen Klassen gegen den gemütlichen Konsens der Metropolen. Drittens ging es um die Kontrolle über das Geld. Großbritannien war seit Jahrzehnten ein Nettozahler, trug also nach Abzug aller Rückflüsse mehr zum EU-Budget bei, als es an Zuschüssen und Subventionen daraus bekam. In den 1980er Jahren hatte sich die damalige Premierministerin Margaret Thatcher einen Rabatt erstritten, der die Beitragsleistung verringerte, doch am Nettozahlerstatus änderte sich dadurch nichts. Natürlich profitierte Großbritannien von der Teilnahme am EU-Binnenmarkt, der es britischen Firmen ermöglichte, Güter, Kapital und Dienstleistungen ohne Zoll oder irgendwelche Steuern und Beschränkungen in den größten gemeinsamen Wirtschaftsraum der Welt, die Europäische Union, zu exportieren. Viele amerikanische Konzerne wählten aus genau diesem Grund London als ihr europäisches Hauptquartier. Aber solche Gewinne ließen sich weniger leicht quantifizieren als die Beitragsleistung. Und so wurde der jährliche Mitgliedsbeitrag, den die britische Regierung an die europäischen Institutionen überwies, zu einem der Argumente der EU-Gegner. Provokant formuliert, die Idee, dass der britische Steuerzahler Olivenbäume in Griechenland subventionieren sollte, während in Großbritannien das Geld für dringend notwendige medizinische Operationen fehlte, war in den Augen vieler Wähler absurd. Genauso wie bei den Themen Migration und Souveränität versprach die Brexit-Kampagne, dass Briten durch ein Kreuz an der richtigen Stelle die Kontrolle über das eigene Schicksal zurückgewinnen würden. Mehr als nur Geld. Die EU-Befürworter taten sich schwer damit, solche Angriffe zu parieren. Ihr zentrales Argument war, dass der Brexit ein Sprung ins Ungewisse sei, der Jobs und Wohlstand gefährde. Sie hofften, dass das wirtschaftliche Argument entscheidend sein würde und sich die meisten Menschen bei Volksabstimmungen konservativ verhielten, das heißt, dass sie am Ende und trotz aller Zweifel für den Status quo stimmten. Doch diese Annahmen waren falsch. Wie alle Nachwahlumfragen zeigten, drangen die EU-Befürworter zwar mit ihrem wirtschaftlichen Argument durch, das heißt, die meisten Wähler glaubten, dass ein EU-Austritt wirtschaftlich riskant sei. Aber die Entfremdung und Unzufriedenheit mit dem existierenden System war so groß, dass viele bereit waren, solche Bedenken zu ignorieren. Auch dass die meisten Menschen zum Status quo tendierten, traf nicht zu. Denn obwohl die EU-Befürworter gegen Ende der Kampagne tatsächlich einige Punkte aufholten, waren die Gegner viel stärker motiviert und gingen in größerer Zahl zur Wahl. Dass gerade im strukturschwachen Wales und im Norden Englands, die Milliarden aus EU-Fördertöpfen erhalten hatten, am Ende große Mehrheiten für den Austritt stimmten, galt vielen EU-Befürwortern als Widerspruch. Doch in Wahrheit ging es beim Brexit von Anfang an nicht nur ums Geld, sondern um den vermeintlichen Kontrollverlust. Weil die EU-Befürworter dies nicht verstanden, trugen viele ihrer Aktionen zum Erfolg ihrer Gegner bei. Sie berechneten beispielsweise, dass der Austritt aus der EU jeden britischen Haushalt um 4.300 britische Pfund, 5.200 Euro pro Jahr, ärmer machen würde. Aber diese Zahl erschien abstrakt und besonders für Geringverdiener so hoch, dass sie kaum jemand für glaubwürdig hielt. Statt neuer Anhänger brachte sie den EU-Unterstützern den Vorwurf der Angstmacherei ein. Noch schädlicher waren die Statements wichtiger Personen oder Institutionen, die vor den ökonomischen Konsequenzen eines Austritts warnten. Hierzu gehörten neben Cameron und seinem Finanzminister die Chefs großer Banken und globaler Unternehmen, der Internationale Währungsfonds, IWF, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, die Wirtschaftsminister der G7-Staaten sowie Präsident Obama, der bei einem Besuch in London klarmachte, dass Großbritannien im Falle eines Austritts nicht mit einem schnellen Freihandelsdeal rechnen könne. Solche Interventionen sollten die Ernsthaftigkeit der Situation unterstreichen, doch in den Augen vieler Wähler bestätigten sie nur, dass die EU ein Elitenprojekt war, von dem normale Bürger kaum profitierten. Diesen Eindruck hatte auch der Labour-Abgeordnete Phil Wilson. Viele Wähler fragten sich, was ist der IWF? Was ist die OECD? Was hat das mit mir zu tun? Am ungeschicktesten war das Agieren beim Thema Migration. Bis 4 Wochen vor der Abstimmung versuchten die EU-Befürworter, das Thema ganz außen vor zu lassen. Als es unausweichlich wurde, präsentierten sie einen Plan, der so komplex war, dass ihn niemand außerhalb der Kampagne verstand. Die EU-Befürworter hatten deshalb keine plausible Antwort auf die Argumente der Brexit-Kampagne und es gab keinen ernsthaften Versuch, das System der Freizügigkeit zu erklären. Kurz vor dem Wahltag schlug einer der Kampagnenchefs vor: Warum beenden wir nicht einfach die Freizügigkeit? Worauf sein Kollege antwortete: Nun, das würde bedeuten, die EU zu verlassen. Ein wunderbares Gefühl. Für die liberale Vision von Europa war der Brexit ein herber Schlag. Auch wenn Großbritannien zunächst keine weiteren Staaten folgten, war zum ersten Mal in der Geschichte der europäischen Einigung ein Mitgliedsland aus dem europäischen Projekt ausgestiegen und hatte das Mantra einer immer größer und enger werdenden europäischen Friedenszone widerlegt. Doch das bedeutete nicht, dass der Brexit ein Erfolg war oder dass es seinen Unterstützern gelungen wäre, ihre Vision von Kontrolle und nationaler Souveränität zu verwirklichen. Im Gegenteil. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der Brexit praktisch keine Vorteile brachte und viele der Probleme, die zu ihm führten, eher noch verschärfte. Zahlreiche Schwierigkeiten rührten daher, dass die EU-Gegner niemals einen konkreten Plan formulieren mussten und deshalb völlig unklar war, welche Beziehung Großbritannien nach dem Austritt mit der Europäischen Union haben würde. Hatten die Leute für einen soften oder für einen harten Brexit gestimmt? Sollte es ein Handelsabkommen mit der EU geben und wenn ja, basierend auf welchem Modell? Der ehemalige britische Außenminister David Miliband sieht in der mangelnden Definition einen der Hauptgründe dafür, dass es überhaupt zum Brexit kam. Die EU-Gegner hatten einen riesigen strukturellen Vorteil, weil sie niemals einen konkreten Vorschlag auf den Tisch legen mussten, den die andere Seite hätte angreifen können. Bis zur Abstimmung war Brexit ein leeres Gefäß, in das jeder hineinprojizierte, was ihm am besten gefiel. Die Konsequenz war, dass die Bestimmung dessen, was der Brexit in der Praxis bedeuten sollte, erst nach dem Referendum erfolgte und dass andere, für die meisten Wähler wahrscheinlich dringendere Themen, wie etwa Bildung, Renten, Gesundheit, jahrelang zu kurz kamen. Im Innern war die Folge nicht neue Stärke, sondern Spaltung. Je länger der Prozess andauerte, desto häufiger ging es nicht um Substanz, sondern um Schuldzuweisungen. Und statt unterschiedliche Lager miteinander zu versöhnen, vertiefte das Referendum die gesellschaftlichen Gräben. Wie verschiedene Studien zeigen, wurde die Einstellung zum Brexit zu einer sozialen Identität, nach der Briten ihre Freunde und sogar ihre Liebespartner aussuchten. In Nordirland führte der Austritt zu einem Wiederaufleben des Konflikts zwischen Protestanten und Katholiken. Und in Schottland, wo 62% gegen den Austritt gestimmt hatten, forderte die Unabhängigkeitsbewegung nun ein weiteres Referendum, und zwar über den Austritt Schottlands aus dem Vereinigten Königreich. Ähnliches galt für Großbritanniens Rolle in der Welt. Viele Brexit-Befürworter glaubten, dass Großbritannien außerhalb der EU eine eigenständigere Rolle spielen könne und dass die Beziehungen speziell zu Amerika und anderen englischsprachigen Ländern wie Kanada und Australien ohnehin wichtiger, enger und spannungsfreier seien als die Beziehung zu Europa. Doch in Wirklichkeit war es gerade Großbritanniens Mitgliedschaft und seine Rolle in der EU, die das Land zu einem so einflussreichen Partner machten. Besonders die amerikanische Regierung sah das Land seit Jahrzehnten als Brücke zu Europa. Laut Miliband war der Brexit deshalb ein Akt der bewussten Selbstbeschädigung. Durch ihn entstanden nicht nur Handelsbarrieren, sondern Großbritannien zog sich ohne Not aus der größten, engsten, wertvollsten und beständigsten Gruppe von Alliierten zurück, und das zu einem Zeitpunkt, als die Werte und Interessen dieser Länder wie nie zuvor in der Nachkriegszeit angegriffen wurden. Dies betraf insbesondere die Auseinandersetzung mit den geopolitischen Rivalen Russland und China, aber auch mit Konzernen wie Amazon und Facebook, für die Großbritannien nach dem Brexit nur noch eines von vielen mittelgroßen Ländern war. Statt seine Souveränität zu mehren, verlor Großbritannien also an internationalem Einfluss und fand es immer schwerer, seine Interessen durchzusetzen. Im Hinblick auf die Wirtschaft war die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit besonders groß. Die Brexit-Befürworter hatten in Großbritannien versprochen, dass sich von den vermeintlich schwachen, überregulierten europäischen Volkswirtschaften befreien und in den Wachstumsmärkten Asiens riesige neue Deals und Handelsabkommen schließen würde. 5 Jahre später sah die Realität völlig anders aus. Das einzige neue Handelsabkommen, das seitdem geschlossen wurde, war eines mit Australien, das nach Schätzungen von Ökonomen die britische Wirtschaftsleistung um bestenfalls 0,1% erhöhen wird. Wie von Obama prophezeit, war das Land von einem ähnlichen Deal mit Amerika Jahre entfernt, während der Handel mit Großbritanniens engsten Wirtschaftspartnern, den EU-Ländern, um mehr als 15% einbrach. Und mehr noch. Statt von der europäischen Bürokratie befreit zu sein, mussten britische Exporteure seit Großbritanniens Austritt zahlreiche neue Formulare ausfüllen, wenn sie ihre Produkte weiterhin in den EU-Binnenmarkt verkaufen wollten. Obwohl nach wie vor nicht alle Bestimmungen des neuen Handelsabkommens mit der EU umgesetzt sind, führte der Brexit bereits im Jahr 2021 zu einem Rückgang der britischen Wirtschaftsleistung um 1,6%. Nach einer aktuellen Schätzung der Regierungsbehörde für Budgetverantwortung wird der EU-Austritt mittelfristig in einem Verlust von etwa 4% der britischen Wirtschaftsleistung resultieren. Das ist etwa doppelt so viel wie der projizierte Verlust durch die Corona-Pandemie und entspricht etwa 80 Milliarden britischen Pfund, 96 Milliarden Euro pro Jahr. Umgerechnet auf die britische Bevölkerung und basierend auf einer Haushaltsgröße von 3,5 Personen ergibt dies rund 4.200 Pfund, 5.100 Euro, also fast genau die Summe, die von den EU-Befürwortern während der Referendumskampagne prognostiziert wurde und ein Vielfaches des Mitgliedsbeitrages, den sich Großbritannien angeblich sparte. Am deutlichsten wurde die Absurdität des Brexits beim Thema Immigration. Wie bereits erwähnt, war Kontrolle über Grenzen eines der zentralen Argumente der Brexit-Befürworter. Doch die Umsetzung dieses Prinzips hatte unvorhergesehene Folgen. Die erste war, dass noch vor dem offiziellen Austritt Großbritanniens mehr als 200.000 EU-Bürger das Land verließen. Wie sich schnell zeigte, waren diese Immigranten mehrheitlich keine Einwanderer in die Sozialsysteme, wie von Brexit-Befürwortern behauptet, vielmehr hatten sie die für das Funktionieren einer Gesellschaft entscheidenden Schaltstellen besetzt, im Einzelhandel, in der Gastronomie, im Gesundheitswesen und vor allem im Transport. Als im Herbst 2021 plötzlich keine Lkw-Fahrer mehr zur Verfügung standen, kam die Volkswirtschaft zum Stillstand. Und die Regierung musste über Nacht Tausende von Fahrern aus Osteuropa anwerben, um die entstandenen Lücken zu schließen. Eine weitere Folge war, dass die verbleibenden EU-Staaten ein viel geringeres Interesse daran hatten, den Weiterzug von Asylbewerbern nach Großbritannien zu verhindern. Die Zahl der Migranten, die in Schlauchbooten von Frankreich über den Ärmelkanal nach Großbritannien gelangten, erhöhte sich von knapp 2.000 im Jahr 2019 auf 8.000 im Jahr 2020 und fast 25.000 im Jahr 2021. Großbritannien warf Frankreich daraufhin vor, dass es Flüchtlinge nach Großbritannien durchwinke. Doch aus französischer Sicht gab es keinen Grund mehr, Flüchtlinge, die ganz offensichtlich nach Großbritannien wollten, in Frankreich gegen ihren Willen zu stoppen und auf unbestimmte Zeit zu versorgen. Statt sich, wie bei früheren Flüchtlingswellen, innerhalb der EU zu verständigen, bestand die Lösung darin, dass Großbritannien dem französischen Staat über 60 Millionen Euro überwies, damit dieser seine Küstenwache verstärkte. Kontrolle über Grenzen, so stellte sich heraus, hatte einen Preis. Je konkreter der Brexit umgesetzt wurde, desto offensichtlicher wurde, dass sich Großbritannien zwar vom liberalen Projekt der Europäischen Union trennen konnte, nicht aber vom europäischen Kontinent und dass Kontrolle und Souveränität in einer komplexen, von liberal-modernen Ideen geprägten Welt niemals absolut waren. Der Versuch, sich hiergegen aufzulehnen, scheiterte auf ganzer Linie. Großbritannien war infolge des Brexit nicht reicher, sondern ärmer geworden und es hatte nicht mehr, sondern weniger Kontrolle über das eigene Schicksal. Statt eines inhaltlich kohärenten Gegenentwurfs zur liberalen Vision von Europa war der Brexit lediglich ein Versuch, die Vorteile des europäischen Projekts in Anspruch zu nehmen, ohne hierfür irgendeinen Preis zu bezahlen. Im Ergebnis wurde keines der Versprechen, die die EU-Gegner während der Referendumskampagne gegeben hatten, eingelöst. Auf die Frage, welchen konkreten Vorteil der Brexit bisher gebracht habe, antwortete die ehemalige Ministerin Edwina Curry Anfang des Jahres 2022: Brüssel den Stinkefinger zeigen zu können. Es ist ein wunderbares Gefühl. Kapitel 16: Populist im Weißen Haus. Zur selben Zeit, als britische Wähler für den Austritt aus der Europäischen Union stimmten, fand auf der anderen Seite des Atlantiks eine ähnlich dramatische Revolte statt. Die Vorstellung, dass Donald Trump, ein Immobilienmogul, Reality-TV-Star und dreimal verheirateter Schürzenjäger mit keinerlei Erfahrung in der Politik, im ersten Anlauf zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt würde, war, so der amerikanische Journalist Tim Alberta, ziemlich wild. Als Trump im Sommer 2015 seine Kandidatur bekannt gab, glaubte niemand, dass er es ernst meinte. Trump hatte kein Team, keine Wahlkampagne und kaum Unterstützer in den wichtigsten Vorwahlstaaten. Die meisten Kommentatoren waren der Überzeugung, die ganze Aktion sei ein Werbegag, um sein nächstes Buch zu verkaufen. Als Trump ein halbes Jahr später in den Umfragen noch immer vorne lag, hieß es, die Partei werde ihn auf ihrem Nominierungsparteitag zu Fall bringen. Und als er dennoch zum Kandidaten gekrönt wurde, gingen viele davon aus, dass ihn seine demokratische Konkurrentin Hillary Clinton problemlos besiegen würde. Wenige Tage vor der Wahl im November 2016 hatten die meisten Republikaner praktisch aufgegeben und Trumps Mitarbeiter begannen bereits, sich nach neuen Jobs umzuschauen. Es gab keine seriöse Umfrage, die einen Trump-Sieg voraussagte, auch nicht unter denjenigen, die die Republikanische Partei selbst in Auftrag gegeben hatte. Die New York Times bezifferte die Wahrscheinlichkeit, dass Clinton die nächste Präsidentin Amerikas werden würde, kurz vor der Wahl auf 91%. Für amerikanische Politikeliten war Trumps Sieg nicht nur eine Überraschung, sondern ein heftiger Schock. Mehr als 60 Millionen Amerikaner hatten sich für einen Kandidaten entschieden, der sich als radikale Antithese zum gesamten politischen System darstellte. Wie sich zeigte, war Trump nicht nur ein geschickter Demagoge, der moderne Technologien nutzte, um mit spalterischer Rhetorik die Ängste seiner oftmals älteren weißen Wähler zu mobilisieren, vielmehr vertrat er politische Ideen, die den liberal-modernen Konsens der amerikanischen Innen-, Außen- und Gesellschaftspolitik fundamental in Frage stellten. Auch wenn es ihm nicht gelang, große Teile seines Programms umzusetzen, hatte seine Präsidentschaft verheerende Folgen. In den 4 Jahren seiner Amtszeit polarisierte sich die amerikanische Gesellschaft so stark, dass die demokratischen Institutionen noch heute angeschlagen sind und das Land in vielen Bereichen so geschwächt ist, dass es seine globale Führungsrolle kaum wahrnehmen kann. Zurück in die Zukunft. Die Republikaner hatten eigentlich ganz andere Pläne. Spätestens seit der Präsidentschaft von George W. Bush waren sich die Parteieliten bewusst, dass der Anteil der weißen, ethnischen Europäer an der Bevölkerung rückläufig war, während der Anteil von Latinos und anderen nicht-europäischen Einwanderergruppen stetig zunahm. Und sie verstanden, dass eine Partei, die bei diesen neuen Amerikanern kaum Unterstützung fand, es immer schwerer haben würde, Mehrheiten zu gewinnen. Der Wendepunkt war die Wahl im Jahr 2012, als Mitt Romney haushoch gegen Obama verlor. Die sogenannte Autopsie der Partei, ein 100-seitiger Bericht, der vom damaligen Vorsitzenden Rance Priebus in Auftrag gegeben wurde, kam zu dem Schluss, dass Romneys ablehnende Haltung zur Migration entscheidend gewesen war. Die wichtigsten Empfehlungen lauteten, dass die Partei ihre Antimigrationspolitik ändern, spalterische Rhetorik vermeiden und ein diverseres, einladenderes Bild für Minderheiten vermitteln müsse. Bis 2015 war es innerhalb der Parteiführung zu einer Art Glaubenssatz geworden, dass die bestehende demografische Basis der Republikaner nicht mehr ausreiche und dass der nächste Präsidentschaftskandidat jemand sein müsse, der als inklusiv angesehen werde. Trump war auf dem entgegengesetzten Weg. In seiner Fernsehsendung The Apprentice hatte er häufig hispanische und afroamerikanische Kandidaten in positiven, aufstrebenden Rollen gezeigt und war bei Minderheiten beliebt gewesen. Doch das änderte sich, als er in die Politik einstieg. Die damals dynamischste politische Bewegung war die Tea Party, deren Populismus und Feindschaft gegenüber dem Establishment gut zu seinen Überzeugungen passten. Statt der Idee eines Landes, in dem Menschen unterschiedlicher Herkunft die gleichen Chancen hatten, artikulierte Trump ab etwa 2011 eine negative, ja pessimistische Botschaft, die vor Vielfalt warnte, demografischen Wandel mit Niedergang gleichsetzte und sich an Menschen richtete, die dem diversen, multikulturellen Amerika, das Shows wie The Apprentice porträtierten, nichts abgewinnen konnten. Mit anderen Worten, seine Zielgruppe waren weiße Amerikaner, die sich vom demografischen Wandel bedroht fühlten. Wie der Fernsehjournalist Hayes Brown erklärt, der Kern der Tea Party war derselbe wie der von Donald Trump, ein nostalgischer Appell an alte, weiße Amerikaner. Darum ging es bei dem Slogan »Let's make America great again«. Migration wurde zu Trumps wichtigstem Thema. Laut Sam Nunberg, einem langjährigen Mitarbeiter, hatte Trump verstanden, dass durch den progressiven Schwenk seiner Partei eine Marktlücke entstanden war. Jedes Mal, wenn er in den Jahren 2013, 2014 gegen eine Amnestie für illegale Einwanderer twitterte, bekam er Hunderte und Aberhunderte von Retweets. Niemand würde behaupten, dass Trump zu diesem Zeitpunkt bereits eine kohärente Weltanschauung entwickelt hatte, aber seine Statements zu diesem Thema sowie sein begeistertes Eintreten für die sogenannte Birther-Verschwörung, nach der Obama kein gebürtiger Amerikaner sein sollte, positionierten ihn eindeutig am rechten Rand der Republikanischen Partei. Sie verschafften ihm dadurch Zugang zu rechten Blogs, Webseiten und Talkshows, in denen er schnell zum Star wurde. Die Leute, die von Trumps Botschaft begeistert waren und glaubten, dass er die Jobs zurückbringen, die letzte Einwanderungswelle umkehren und Amerika wieder groß machen würde, unterschieden sich nicht fundamental von der republikanischen Wählerschaft insgesamt. Am Ende hatten mehr als 90% der Wähler, die sich als Republikaner bezeichneten, für Trump gestimmt. Wie verschiedene Studien zeigen, waren sie tendenziell jedoch etwas älter, männlicher und weniger gebildet, und sie lebten eher in ländlichen Gebieten und dem sogenannten Rust Belt, also den Industriegebieten des Mittleren Westens und Nordostens, die unter dem Strukturwandel besonders gelitten hatten. Auch standen Trump-Wähler der politischen Korrektheit noch feindlicher gegenüber als Republikaner insgesamt und lehnten entschieden ab, was der Politikwissenschaftler Matt Grossman als Ansprüche struktureller Benachteiligung bezeichnet, also die Idee, dass weiße Männer Rassismus und Diskriminierung betrieben. Bei der Abstimmung im November 2016 gewann Trump nicht die Mehrheit der Stimmen. Sein Sieg war weder vernichtend noch so überragend, wie von ihm selbst behauptet. Doch seine Wähler waren vor allem in besonders wichtigen, umkämpften Staaten konzentriert und, ganz offensichtlich, stärker motiviert, zur Wahl zu gehen als die von Clinton. Mit kleinen Mehrheiten in mehreren großen und ehemals demokratischen Bundesstaaten wie Michigan, Wisconsin, Ohio und Pennsylvania bekam Trump im Wahlmännergremium gerade genug Stimmen, um zum Präsidenten gewählt zu werden. Die Wahlkampfstrategie hatte also funktioniert. Trump war zur Stimme des Backlashs geworden und hatte, trotz des demografischen Wandels, ausreichend wütende weiße Männer und Frauen gefunden, die bereit waren, ihn bei seinem Aufstand gegen die liberal-moderne Version von Amerika zu unterstützen. Wutmaschinen. Ein wichtiger Grund für Trumps Erfolg war die Art und Weise, wie er die Medien für sich nutzte. Im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern war Trump den Amerikanern seit Jahrzehnten bekannt. Seine Rolle in der TV-Show The Apprentice, in der er als Unternehmer einen Bewerber nach dem anderen feuerte, verfestigte das Image eines harten, aber erfolgreichen Geschäftsmanns. Auch wenn dieses Bild nur wenig mit der Realität zu tun hatte, Dutzende von Trumps Unternehmen waren pleite gegangen, galt er vielen Amerikanern als idealer Kandidat für die Politik. In einem Land, das den Stillstand und die Stasis in Washington satt hatte, so der Historiker Victor Davis Hanson, schien die Idee eines toughen CEO faszinierend. Auch dank seines schillernden Privatlebens und seiner unverblümten Art wurde Trump innerhalb kurzer Zeit zum Liebling von Nachrichtenkanälen wie Fox News und CNN, die seine Wahlkampfveranstaltungen oftmals in voller Länge und ohne Unterbrechung übertrugen. Während seine Mitbewerber für Werbespots bezahlen mussten, bekam Trump kostenlose Sendezeit im Wert von $5 Milliarden. Mindestens genauso wichtig war Trumps Präsenz in den sozialen Medien, ohne die sein Wahlsieg und seine Präsidentschaft kaum vorstellbar gewesen wären. Trumps Twitter-Feed, so hieß es in einem Kommentar der New York Times, ging direkt von der Plattform in die Psyche der Nation. Während des Wahlkampfs erhöhte sich die Zahl der Follower von 7 auf über 30 Millionen. Trumps Statements entfachten tagelange Shitstorms und dominierten sogar die Berichterstattung in vermeintlich seriösen Medien wie der New York Times oder der Washington Post. Für Trumps Konkurrenten gab es oftmals keine andere Möglichkeit, in den Medien Beachtung zu finden, als auf seinen jeweils neuesten Tweet zu reagieren. Was machte Trump als Influencer so erfolgreich? Für Nick Pickles, einen leitenden Direktor bei Twitter, war es schlicht und einfach die Tatsache, dass er die Plattformen besser zu nutzen verstand als seine Konkurrenten. Authentizität war entscheidend. Wenn wir Leuten erklären, wie sie Twitter verwenden sollen, sagen wir immer, seien sie ihr authentisches Selbst. Bei Trump war das zweifellos der Fall. Es war, als würde man mit ihm im selben Raum sprechen. Zweitens, Geschwindigkeit. Dadurch, dass er keine 10 Leute um sich herum hatte, die seine Tweets erstmal überprüften, konnte er unmittelbar auf Ereignisse reagieren, quasi in Echtzeit. Und drittens, Interaktivität. Es gab immer wieder Momente, wo Trump auf Tweets von ganz normalen Nutzern antwortete. Das gab Leuten das Gefühl, dass er sie ernst nahm und nicht Teil irgendeiner Eliteblase war. Einen vierten Faktor lässt Pickles jedoch unerwähnt, nämlich die Tatsache, dass kein anderer Politiker so bereitwillig gesellschaftliche Tabus brach und dass keine andere Form von Kommunikation dies so belohnte wie die sozialen Medien. Viele von Trumps Tweets waren herabsetzend, beleidigend, griffen Minderheiten an oder enthielten Falschinformationen. Doch für Trump war das kein Problem. Im Gegenteil. Er verstand, dass die einzige Chance, seine besser finanzierten, besser vorbereiteten Mitbewerber zu schlagen, darin bestand, ständig Empörung zu erzeugen und dass es hierfür kein besseres Medium gab als Twitter und Facebook. Laut dem Journalisten Bob Woodward ließ sich Trump jeden Tag seine Tweets ausdrucken, um zu prüfen, welche am erfolgreichsten waren. Fast immer, so Woodward, waren die effektivsten Tweets gleichzeitig die schockierendsten. 20 Jahre, nachdem es sich allgemein durchgesetzt hatte, war das Internet also nicht, wie erhofft, zum Instrument der Demokratisierung und des interkulturellen Dialogs geworden. Vielmehr vertiefte es Gegensätze, trug zur Polarisierung von Gesellschaften bei und half zynischen Kandidaten wie Trump, ihre Wähler aufzustacheln. Anstelle eines Marktplatzes, auf dem die Auseinandersetzung zwischen guten und schlechten Ideen stets zu einem Sieg der Vernunft, also der vermeintlich guten Ideen, führte, kam es in den sozialen Medien zu einem Schreiduell, bei dem die lautesten, krassesten Stimmen am stärksten profitierten. Hinzu kam, dass antiwestliche Mächte das Internet immer systematischer nutzten, um den Westen zu schwächen. So betrieb Russland laut einer amerikanischen Untersuchung während der Präsidentschaftswahl eine Art Informationskrieg mit Tausenden von Fake-Accounts auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und anderen Plattformen, deren Inhalte Trump unterstützen und politische und soziale Zwietracht provozieren sollten. Dass das Internet zu einem so negativen Instrument wurde, hatte viele Gründe. Brian Fishman, ehemals leitender Angestellter bei Facebook, bestreitet nicht, dass große Technologiekonzerne hierfür Verantwortung trugen, nicht zuletzt wegen der Verwendung von Algorithmen, die kontroverse Inhalte verstärkten. Das tieferliegende Problem, so Fishman, sei jedoch die Logik des Internets. Wenn du jedem ein Mikrofon in die Hand gibst, dann hörst du alle Stimmen. Und die verrücktesten sind meistens die lautesten. Für Trump war dies von Vorteil, für den demokratischen Diskurs eine Katastrophe. Populistischer Nationalismus. Was war Trumps Programm? Die gängige Meinung ist, dass Trump ein intellektuell unbeschriebenes Blatt war und dass es deshalb keinen Sinn ergibt, nach einer Doktrin oder einem Ideengerüst zu suchen. Selbst der Journalist Joshua Green, Autor eines der wichtigsten Bücher über Trumps Weg in die Politik, schlussfolgerte, dass Trump kein Interesse an politischen Ideen habe. Trump glaubt nicht an Nationalismus oder irgendeine politische Philosophie. Er ist im Grunde genommen ein Geschöpf seines eigenen Egos. Im Laufe der Jahre hat er immer wieder bestimmte populistische Themen wiederholt, aber das war Ausdruck einer Attitüde, eher eine Marketingkampagne als ein wirkliches Bekenntnis zu einer Reihe von Prinzipien. Und Green hat wohl recht. Trump ist ein Narzisst. Seine Ansichten sind nicht besonders feinsinnig. Und er sagt Dinge, weil er glaubt, sie seien populär. Es gibt auch keine Beweise dafür, dass er viel lesen würde oder Freude an theoretischen Debatten hätte. Gleichzeitig aber artikuliert er, wie Green zugibt, seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, immer wieder ähnliche Positionen. Diese sind weder komplex noch intellektuell herausfordernd, doch das macht sie nicht weniger echt oder aufrichtig. Auch wenn sich Trump ihrer Herkunft nicht bewusst sein mag, sind die hieraus resultierenden politischen Vorstellungen relativ kohärent und haben eines gemeinsam. Ähnlich wie die von Putin und Orban repräsentieren sie einen reaktionären, wenn auch amerikanisch eingefärbten Gegenentwurf zur liberalen Moderne. Das überragende Markenzeichen von Trumps Weltanschauung war sein Populismus, der in Amerika oft mit der Präsidentschaft von Andrew Jackson 1767 bis 1845 in Zusammenhang gebracht wird. Laut dem Historiker Walter Russell Mead artikulierte Jackson eine Art Volkskultur, deren erste Repräsentanten Einwanderer aus Irland und Schottland waren. Aus ihrer Sicht waren Probleme schwierig, aber Lösungen einfach. Politische Vorstellungen orientierten sich am gesunden Menschenverstand und Entscheidungen entsprachen nicht den Interessen großer Institutionen, intellektueller und liberaler Eliten, sondern dem gefühlten Volkswillen. Dies war genau die Haltung, die Trumps Präsidentschaft prägte. Obwohl er selbst als Sohn eines erfolgreichen Bauunternehmers, Milliardär und TV-Star sein ganzes Leben lang zur Elite gehörte, gab sich Trump als Außenseiter und Anwalt des einfachen Mannes. Seine gesamte Rhetorik richtete sich gegen Eliten, etablierte Politiker, liberale Medien und Minderheiten. Und er war, genauso wie Jackson, davon überzeugt, er allein könne das kaputte System richten. Ein weiterer Einfluss waren die sogenannten Paleokonservativen, eine Strömung am rechten Rand der Republikanischen Partei, die bereits vor der Tea Party entstand, aber lange Zeit relativ wenig Einfluss hatte. Neben Jacksons Populismus vertraten sie einen aggressiven, aber gleichzeitig isolationistischen Nationalismus in der Außenpolitik. Amerika sollte sich demnach aus ausländischen Konflikten heraushalten, brauchte aber ein starkes Militär, um sich, wenn notwendig, mit überwältigender Macht gegen Feinde zur Wehr zu setzen. Paleokonservative hielten nichts von internationalen Institutionen, verneinten die Gültigkeit von internationalem Recht und lehnten den Freihandel ab. Dies entsprach den Positionen, die Trump bereits viele Jahre vor seinem Einstieg in die Politik vertrat. Schon in den 80er Jahren hatte er sich darüber beklagt, dass Ausländer Amerika ausnützten. In den 90er Jahren bekämpfte er das nordamerikanische Freihandelsabkommen und in den 2000er Jahren wurde er zum Gegner der vermeintlich ewigen Kriege im Irak und in Afghanistan. Genauso wie die Paleokonservativen wollte er ein militärisch starkes Amerika, das die Welt dominierte, America First, aber so wenig Verpflichtungen ihr gegenüber hatte wie möglich. Die dritte Quelle für Trumps Programm war die europäische Neue Rechte, deren Ideen Trumps Chefberater und Wahlkampfmanager Steve Bannon intensiv studiert hatte. Bannon war ein Fan von europäischen Traditionalisten wie René Guénon und dem Italiener Julius Evola, die in der liberalen Moderne und besonders in Werten wie Fortschritt und Gleichheit die Wurzel allen Übels sahen. Ebenso schätzte er deren Neurechte Erben, etwa die französischen Intellektuellen Alain de Benoist, Renaud Camus und Guillaume Fay, die solche Ideen auf die Herausforderungen moderner Einwanderungsgesellschaften übertrugen. Im Gegensatz zu Amerikas Ethos als Schmelztiegel und Nation von Einwanderern argumentierten sie, dass ethnische und religiöse Vielfalt keine Stärke, sondern eine Schwäche sei, Konflikte verursache und zum Niedergang nationaler Identitäten führe. Für Trump waren dies zentrale Überzeugungen, die seine gesamte Innen-, Gesellschafts- und Einwanderungspolitik definierten. Laut Green erkannte jeder, der mit diesen Ideen vertraut ist, das Schreckensgespenst, das Trump aus marodierenden Einwanderern, muslimischen Terroristen und dem Zusammenbruch nationaler Souveränität konstruierte. Mexikaner, so erklärte Trump bereits am ersten Tag seines Wahlkampfs, seien Vergewaltiger. Muslime waren Terroristen und Chinesen hätten das Coronavirus nach Amerika gebracht. Einfach ausgedrückt, aus dem Ausland kam nur Unheil und die Lösung war kein weltoffenes, vielfältiges Amerika, sondern eines, das illegale Einwanderer nach Hause schickte, eine Mauer baute und sich seine ethnische und religiöse Zusammensetzung bewahrte. So gesehen bestand Trumps Programm aus mehr oder weniger denselben Ideen, die Orbán in Ungarn und die AfD in Deutschland artikulierten und mit denen rechtspopulistische Politiker überall in der westlichen Welt ihre Gegnerschaft zur liberalen Moderne begründeten. Der Unterschied war, dass Trump nicht irgendein Oppositionspolitiker oder Regierungschef eines kleinen europäischen Landes war, sondern Anführer des Westens und Präsident des mächtigsten Staates der Welt. Radikalisierung. Und dennoch gelang es Trump größtenteils nicht, seine antiliberale Vision durchzusetzen. Zwar reduzierte seine Regierung die Zahl der Flüchtlinge, die Amerika jährlich aufnahm, auf den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten, sabotierte internationale Institutionen, berief ultrakonservative Verfassungsrichter und untergrub, wo es nur ging, demokratische Prozesse. Aber seine gesetzgeberische Bilanz war mager. Und abgesehen von einer Steuerreform, von der vor allem Unternehmen und Großverdiener profitierten, konnte Trump keines seiner im Wahlkampf angekündigten Projekte verwirklichen. Dies lag vor allem daran, dass er kein ausreichend großes und politisch erfahrenes Team hatte, um die zahlreichen Positionen zu besetzen, mit der ein amerikanischer Präsident einer neuen Regierung seinen Stempel aufdrückt. Notgedrungen gingen deshalb viele Posten an altgediente Republikaner, wie den Verteidigungsminister James Mattis oder den Geheimdienstchef Dan Coats, die Trump skeptisch gegenüberstanden. Ein weiterer Grund war, dass die Gewaltenteilung nach wie vor funktionierte und die Justiz Trumps radikalste Ideen so stark verwässerte, dass wenig von ihnen übrig blieb. Kurzum, es stellte sich heraus, dass die amerikanische Demokratie robuster war als vermutet und selbst der mächtigste Mann der Welt, auf sich allein gestellt, das Land nicht über Nacht in ein autoritäres Regime verwandeln konnte. Doch das bedeutet nicht, dass Trumps Präsidentschaft keine Spuren hinterlassen hätte. Trump zerstörte Vertrauen in Amerika und das vom Westen dominierte internationale System. Und wichtiger noch, obwohl er nur wenige legislative Erfolge hatte, gelang es ihm, die amerikanische Rechte zu radikalisieren. Statt sich der Führung seiner Partei unterzuordnen, wie ursprünglich gehofft, zwang Trump das Establishment der Partei, sich an ihn und seine Ideen anzupassen. Ein Prozess, den der Journalist Tim Alberta als feindliche Übernahme beschrieb. Gegen Ende seiner Amtszeit war es für republikanische Kandidaten unmöglich geworden, sich offen gegen Trump zu stellen. Seine Vorstellungen zu Themen wie Migration, Freihandel und militärischen Interventionen waren vom rechten Rand in den Mainstream gerückt, und er schaffte es, die Brandmauer zwischen Republikanern und extremen Rechten einzureißen. Anstatt sich von Rassisten, Verschwörungstheoretikern und rechten Milizen abzugrenzen, signalisierte er, dass diese innerhalb der Republikanischen Partei akzeptiert, wenn nicht sogar willkommen waren. Laut Stephen Tankel, einem amerikanischen Politikwissenschaftler, schuf Trump ein politisches Umfeld, in dem der Rechtsextremismus gedeihen konnte. Die Konsequenz war nicht nur ein Anstieg rechtsextrem motivierter Gewalt, sondern auch der Sturm aufs Kapitol vom 6. Januar 2021, als mehrere tausend Trump-Unterstützer den Sitz des amerikanischen Kongresses erstürmten, um die Zertifizierung von Trumps Wahlniederlage zu verhindern. Dies war nichts weniger als ein vom amtierenden Präsidenten legitimierter Umsturzversuch, mit dem das verfassungsmäßige System außer Kraft gesetzt werden sollte. Doch Trump hatte den Diskurs innerhalb seiner Partei so erfolgreich manipuliert, dass viele Republikaner darin nichts Problematisches erkannten. Laut Umfragen waren nur knapp 20% der republikanischen Wähler der Meinung, dass es sich um einen Umsturzversuch handelte. Mehr als die Hälfte äußerten Verständnis für das Vorgehen der Demonstranten. Und über 70% bezweifeln bis heute, dass Joe Biden rechtmäßig zum Präsidenten gewählt wurde. Aufgrund von Trumps Einfluss und seiner Weigerung, die Wahlniederlage zu akzeptieren, hält also etwa ein Drittel der amerikanischen Bevölkerung die aktuelle Regierung für illegitim. Hinzu kam, dass Trumps Präsidentschaft nicht nur seine Anhänger radikalisierte, sondern auch viele seiner Gegner. Obwohl die Thematisierung rassistisch motivierter Ungleichbehandlung nicht wegen Trump anfing und nicht auf Amerika beschränkt war, bekamen linke Bewegungen, die bis dahin als radikal galten, durch seine Präsidentschaft zusätzlichen Auftrieb. Die Debatte über Themen wie Rasse und Identität wurde heftiger und die Gräben zwischen den politischen Lagern tiefer. Das Ergebnis von Trumps Präsidentschaft war also nicht unbedingt ein Politikwechsel, sondern Polarisierung. Nach seinem Abtritt war Amerika politisch gespaltener denn je, und es gab praktisch kein Thema, bei dem Republikaner und Demokraten einer Meinung waren. Viele der Bruchlinien zwischen Schwarz und Weiß, Arm und Reich, Links und Rechts, Liberalen und Konservativen existierten lange vor Trump. Aber Trump war der erste Präsident seit Jahrzehnten, der nicht versuchte, sie zu überwinden, sondern sie zu verstärken. Sein Geschäftsmodell war nicht Versöhnung, sondern Spaltung. Und es gelang ihm innerhalb weniger Jahre, sein Land so sehr auseinander zu dividieren, dass ein Großteil der Bevölkerung am Ende nicht einmal mehr bereit war, den Ausgang einer demokratischen Wahl zu akzeptieren. Kurzum, Trump hatte sein Land und seine Institutionen von innen her geschwächt. Auf die globalen Herausforderungen, die dem Westen bevorstanden, ganz besonders den sich abzeichnenden Systemwettbewerb mit China, war Amerika deshalb schlechter vorbereitet als je zuvor. Kapitel 17: Chinas autoritäre Moderne. Zu Beginn der 2000er Jahre gab es in den Augen westlicher Politikeliten nur zwei realistische Szenarien für die Entwicklung Chinas. Beide beruhten auf Martin Lipsetts Modernisierungstheorie und der Idee, dass Wachstum, Wohlstand und Integration in die Weltwirtschaft zum Entstehen einer Mittelklasse und damit zu Liberalisierung und Demokratie führen würden. Im ersten Szenario war sich die Führung der Kommunistischen Partei dieser Dynamik bewusst und versuchte, die Ansprüche einer reicheren und selbstbewussteren Bevölkerung immer stärker in die eigenen Prozesse und Institutionen zu integrieren. Im zweiten Szenario sträubte sie sich gegen Veränderung und provozierte damit einen Konflikt mit der Bevölkerung. Während das Ergebnis des ersten Szenarios eine schrittweise Liberalisierung war, kam es im zweiten zur demokratischen Revolution. In beiden Fällen stand am Ende der wirtschaftlichen Öffnung ein demokratisches China. Die Frage war nur, wie lange dieser Prozess dauern würde und ob die kommunistische Parteiführung klug genug war, ihn selbst zu initiieren. Dies bestätigte auch Reinhard Bütikofer, der die China-Delegation im Europäischen Parlament anführt. Lange Zeit konnten sich nur wenige vorstellen, dass China die Ambition entwickeln würde, nicht nur eigenen Ordnungsvorstellungen zu folgen, sondern diese auch hegemonial zu machen. Und noch weniger, dass China die Kraft entwickeln könnte, um diese global durchzusetzen. Was die wirtschaftliche Entwicklung anging, übertraf China die kühnsten Erwartungen. In den 20 Jahren seit Chinas Beitritt zur Welthandelsorganisation, WTO, im Jahr 2001, verneunfachte sich die Wirtschaftsleistung. Im Jahr 2008 wurde das Land zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und im Jahr 2030 könnte es, laut Prognosen, Amerika vom ersten Platz verdrängen. Extreme Armut, laut Weltbankdefinition weniger als 1,90 Dollar am Tag, ist in China seit der Jahrtausendwende praktisch verschwunden. Und obwohl die Einkommensunterschiede größer geworden sind, wuchs die Mittelklasse von etwa 3% der Bevölkerung im Jahr 2000 auf über 50% im Jahr 2020 an. Zu keinem Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte haben sich die Lebenschancen für so viele Menschen so schnell so positiv entwickelt wie in den letzten 2 Jahrzehnten in China. Doch obwohl wirtschaftlich kein Stein auf dem anderen blieb, änderte sich in China politisch wenig. Die Hypothese der Modernisierungstheoretiker, der zufolge Handel und wirtschaftliche Verflechtung früher oder später zu politischer Öffnung führen würden, erwies sich als falsch. Der amerikanische Journalist James Mann, einer der frühesten Kritiker westlicher China-Politik, ahnte dies bereits im Jahr 2007. Handel ist Handel. Er ist kein Zaubertrank für die Demokratie. Er hat der politischen Unterdrückung oder dem Machtmonopol der Kommunistischen Partei Chinas kein Ende gesetzt. Und es gibt nicht das geringste Anzeichen dafür, dass dies in Zukunft der Fall sein wird. Die staatliche Repression nahm zur Zeit der wirtschaftlichen Öffnung eher noch zu. Während es in den ersten Jahren Signale der Liberalisierung gab, ist das Land seit der Machtübernahme von Xi Jinping im Jahr 2012 immer totalitärer geworden. Dies zeigt sich nicht nur in der brutalen Unterdrückung von Minderheiten wie den muslimischen Uiguren oder der immer härteren Bestrafung von Regierungskritikern, sondern vor allem auch in dem Versuch, die eigene Bevölkerung ständig und allumfassend zu überwachen. Während Xis Amtszeit erhöhte sich die Zahl der eingesetzten Überwachungskameras von 100 auf 600 Millionen. Und mithilfe eines elektronischen Kreditsystems kontrolliert die Regierung an vielen Orten mittlerweile jede Handlung ihrer Bürger. Experten beschreiben das chinesische System heute nicht mehr als werdende Demokratie, sondern als adaptiven Autoritarismus, Marktleninismus oder gar Technodiktatur. Mit dem ökonomischen Erfolg verstärkte sich auch das ideologische Sendungsbewusstsein. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern sprach Xi immer häufiger von einem eigenen Entwicklungs- und Gesellschaftsmodell, das in direkter Konkurrenz zur liberalen Moderne des Westens stand. Westlichen Politikeliten wurde erst in der zweiten Hälfte der 2010er Jahre klar, dass der vom Westen geförderte Aufstieg Chinas die Ausbreitung der Demokratie nicht beförderte, wie Fukuyama hoffte, sondern sie behinderte. Und dass sich China nicht in die vom Westen geschaffene Weltordnung integrierte, wie von John Ickenberry prophezeit, sondern sie nach eigenen Vorstellungen umgestaltete. Bis heute existiert keine realistische Strategie, die dem Aufstieg Chinas Rechnung trägt und gleichzeitig seinen Einfluss als autoritäre Weltmacht begrenzt. Die autoritäre Moderne befindet sich, nicht zuletzt dank Chinas Aufstieg, weiter auf dem Vormarsch. Der chinesische Traum. Chinas Weltmachtambitionen und seine politische Konkurrenz mit dem Westen waren nicht, wie manchmal behauptet, Teil einer von langer Hand geplanten Strategie, sondern ergaben sich aus seiner Größe und seinem enormen Wirtschaftswachstum. Als Deng Xiaoping das Land ab Ende der 70er Jahre wirtschaftlich öffnete, ahnte selbst in China noch niemand, wie erfolgreich seine Politik sein würde. Das Land war bitterarm und Deng wollte marktwirtschaftliche Instrumente nutzen, um Wohlstand zu schaffen und das kommunistische System, an das er genauso fest glaubte wie sein Vorgänger Mao Zedong, zu stabilisieren. Aus westlicher Sicht war dies kein Grund zur Sorge. Politisch galt China als zweitrangig und wirtschaftlich war die Öffnung des chinesischen Marktes mehr als willkommen. Die Erwartung war, dass sich China in ein moderat wohlhabendes Land entwickeln würde. Hieran änderte sich zur Jahrtausendwende zunächst wenig. Auch wenn sich die chinesische Regierung viel stärker in Asien, dem Nahen Osten und Afrika engagierte, war der Zweck dieses Engagements in erster Linie ökonomisch, denn der Bedarf an Rohstoffen und Energie war so groß geworden, dass er nicht mehr aus bestehenden Quellen gedeckt werden konnte. Schritt für Schritt entstand hieraus jedoch eine geopolitische Rivalität. Nicht nur konkurrierte China jetzt mit dem Westen auf der ganzen Welt um Rohstoffe, es schuf zudem eine Alternative zum universalistischen Ansatz, bei dem Geld und Investitionen in der Regel mit der Forderung nach Transparenz und der Einhaltung von Menschenrechten verbunden waren. Anders als westliche Länder verlangte China von seinen Partnern keine politischen Reformen. Es hatte keinerlei Interesse an Menschenrechten und wollte noch nicht einmal wissen, in welchen Taschen seine Gelder landeten. In wenigen Jahren entwickelte die chinesische Regierung auf diese Weise gute Beziehungen zu autoritär regierten Ländern wie Simbabwe oder Myanmar, die vom Westen wegen ihrer korrupten und unterdrückerischen Politik sanktioniert wurden. Im Laufe der 2010er Jahre wurde aus dieser Rivalität ein offener Konflikt. Der Wendepunkt war die globale Finanzkrise im Jahr 2008, die aus chinesischer Sicht den Niedergang Amerikas als Weltmacht signalisierte. Zum ersten Mal sprachen chinesische Regierungsvertreter von ihrem Land als globaler Führungsmacht mit einer einzigartigen Erfolgsgeschichte, großem Ehrgeiz und einem eigenen Entwicklungsmodell. Ab Mitte der 2010er Jahre war immer häufiger auch von chinesischer Weisheit, einem chinesischen Ansatz zur Problemlösung und sogar von einem chinesischen Traum die Rede, den das Land mit anderen teilen wolle. Im Zentrum dieses Traums stand ökonomische Modernisierung, speziell in Regionen wie Afrika, die vom Westen vernachlässigt wurden. Sein Ziel war Stabilität, auch wenn dies bedeutete, dass politische Freiheiten unterdrückt wurden. Und die Betonung lag auf Nicht-Einmischung und nationaler Souveränität, nicht auf universellen Rechten. Es war genau das System, das China mit Erfolg im eigenen Land etabliert hatte. Wie der China-Experte Raffaello Pantucci erklärt, was sie sagen ist, schaut, wie erfolgreich wir sind. Schaut auf unser Modell. Der Aufbau von Infrastruktur und die kontrollierte Öffnung von Märkten, das funktioniert. Das sollten alle nachahmen. Und sie sagen, wir sind bereit, euch dabei zu helfen. Wenn ihr es so macht wie wir, dann könnt ihr so werden wie wir. Das ist kein Export einer Ideologie, zumindest nicht direkt, sondern viel subtiler. Es ist Entwicklungshilfe zusammen mit einem Best-Practice-Modell. Bestes Beispiel war die sogenannte Neue Seidenstraße, ein globales Entwicklungsprojekt, das Xi im Jahr 2013 initiiert hatte. Die ursprüngliche Absicht war, neue Handelswege in Zentral- und Südostasien zu schaffen. Doch die Länder, die sich der neuen Seidenstraße anschließen wollten, waren so zahlreich, dass sich das Projekt innerhalb kurzer Zeit auf alle Kontinente ausdehnte. Je größer es wurde, desto deutlicher traten auch politische Motive in den Vordergrund. 2 Jahre nach seiner Ankündigung war das Ziel nicht mehr nur der Aufbau von Handelswegen, sondern eine komplette Neuausrichtung des globalen Wirtschaftssystems mit China im Zentrum. Und statt um rein physische Infrastruktur wie zum Beispiel Eisenbahnen oder Häfen, ging es immer stärker auch um Bereiche wie digitale Netzwerke, Gesundheit und sogar Kultur. Was als Wirtschaftsprojekt begann, wurde zur allumfassenden politischen Vision, mit der China seinen globalen Führungsanspruch vorantrieb. Auch in anderen Bereichen ließen sich wachsende Ambitionen erkennen. So initiierte China ein Freihandelsabkommen in Asien und gründete eine Investitionsbank, die der westlich dominierten Weltbank Konkurrenz machte. Es baute militärische Fähigkeiten auf, errichtete Militärbasen und agierte im südchinesischen Meer zunehmend aggressiv. Und mit der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit förderte das Land eine diplomatische Initiative, die sich als Alternative zur westlichen G7 verstand und große, vornehmlich autoritäre Staaten, neben China selbst vor allem Putins Russland, in einem Bündnis vereinte. Die Ideologie hat sich in all den Jahren nicht geändert, so der China-Experte Moritz Rudolph. Was sich geändert hat, ist Chinas Selbstbewusstsein und die Möglichkeit, die Welt nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Abhängigkeiten. Entgegen der Erwartung westlicher Politikeliten schufen Chinas Erfolg und sein wachsendes Selbstbewusstsein eine Situation, in der sich der Westen für chinesischen Einfluss öffnen musste, nicht umgekehrt. Dies galt besonders für international agierende Unternehmen, deren Verhalten sich immer stärker an Chinas politische Agenda orientierte. Der Preis für den Markteintritt war von Anfang an, dass westliche Unternehmen die dort bestehenden Regeln befolgen mussten. Davon betroffen waren auch westliche Technologiefirmen wie Microsoft, Google oder Amazon, die sich in ihrer amerikanischen Heimat als Champions westlicher Werte gaben, aber in China ihre Produkte bereitwillig gemäß chinesischen Vorgaben zensierten. Ein Großteil dieser Zensur erfolgte im vorauseilenden Gehorsam, wie im Fall von Facebook, das Mitte der 2010er Jahre weitreichende Tools und Algorithmen entwickelte, um die kommunistische Parteiführung von der ideologischen Unbedenklichkeit seiner Plattform zu überzeugen. In einigen Fällen veränderten westliche Firmen sogar ihre im Westen erhältlichen Produkte, um chinesischen Wünschen zu entsprechen. Laut Duncan Clark, einem in China lebenden Autor und Technologie-Entrepreneur, hatte dieses unterwürfige Verhalten einen einfachen Grund. Jeder möchte unbedingt Teil dieses massiven Marktes sein. Immer häufiger bediente sich China auch ökonomischer Sanktionen. Zum ersten Mal geschah dies im Jahr 2010, als das Land den Import von norwegischem Lachs verbot, nachdem das norwegische Friedensnobelpreiskomitee den Preis an den chinesischen Dissidenten Liu Xiaobo vergeben hatte. Ähnliche Maßnahmen richteten sich in den darauffolgenden Jahren unter anderem gegen Japan, die Philippinen, Taiwan, die Mongolei, Südkorea, Kanada, Frankreich und Australien. Aktuellstes Beispiel ist Litauen, das von China seit Dezember 2021 umfassend boykottiert wird. Die litauische Regierung hatte wenige Monate zuvor die Eröffnung einer offiziellen Repräsentanz von Taiwan bekannt gegeben, das China als Teil seines Staatsterritoriums betrachtet. Unter anderem wurde Litauen daraufhin komplett aus dem chinesischen Zollregister gelöscht, wovon auch Produkte betroffen waren, die in Litauen hergestellte Teile enthielten, wie zum Beispiel Autos und Maschinen. Statt sich mit dem kleinen Land zu solidarisieren, blieben viele europäische Regierungen stumm oder sendeten, wie im Falle Deutschlands, gemischte Signale. Die Deutsch-Baltische Handelskammer drohte sogar damit, dass deutsche Firmen ihre Produktion in Litauen einstellen würden, wenn es nicht zu einem Einlenken der Regierung käme. Am deutlichsten zeigte sich der wachsende Einfluss Chinas am Konflikt in der chinesischen Provinz Xinjiang, wo es seit den 90er Jahren immer wieder zu Terrorismus und separatistischen Unruhen gekommen war. Nach erneuten Auseinandersetzungen in den Jahren 2013 bis 2016 entschied sich die chinesische Führung, ein gigantisches Straf- und Umerziehungssystem zu errichten. Den muslimischen Uiguren wurde de facto die Ausübung ihrer Religion verboten und bis zu 1,5 Millionen Menschen wurden in Lagern interniert. Doch der Aufschrei der internationalen Gemeinschaft blieb weitgehend aus. Einen Brief an den UN-Menschenrechtsrat, der die chinesische Politik kritisierte, schlossen sich im Juli 2019 gerade mal 22 Staaten an, allesamt aus dem Westen. Ein Gegenbrief, der Chinas Politik verteidigte, fand mehr als 50 Unterzeichner, darunter zahlreiche mehrheitlich muslimische Staaten wie Saudi-Arabien, Ägypten, Pakistan, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar, die von chinesischen Investitionen profitiert hatten. Sogar der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der normalerweise keine Gelegenheit auslässt, Islamfeindlichkeit im Westen anzuprangern, fand lobende Worte für Chinas Politik und betonte sein Recht auf Nichteinmischung. Auch die Europäische Union war spätestens seit der Eurokrise vor chinesischen Einflussversuchen nicht mehr sicher. Als sich mehrere EU-Staaten einer strengen Sparpolitik unterwerfen mussten, war es vor allem China, das den betroffenen Ländern zu Hilfe kam. In Portugal kaufte China das nationale Stromnetz und die größte Versicherung des Landes, während es in Griechenland in die Telekommunikationsinfrastruktur investierte und den größten Hafen des Landes übernahm. Für 16 zentral- und osteuropäische Staaten schuf China eine eigene Initiative, um diese in das neue Seidenstraßenprojekt zu integrieren. Ihr enthusiastischster Unterstützer war Ungarns Viktor Orban, der im Frühjahr 2021 eine EU-Menschenrechtsresolution blockierte, um die freundlichen Beziehungen zu China nicht zu gefährden. Auch wenn China nicht mit allen Bemühungen Erfolg hatte und sich die Europäische Union bei den wichtigsten Entscheidungen bislang nicht spalten ließ, ist die Absicht klar. Wie Janka Oertel vom European Council on Foreign Relations erklärt, Xi hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er Chinas Marktmacht nutzen will, um die Welt abhängiger von China zu machen. Und dass es dabei hilfreich ist, wenn Europa gespalten ist, denn das verhindert eine Frontbildung mit den USA. Handlungsoptionen. Bis Mitte der 2010er Jahre war Chinas wachsender politischer Einfluss für die große Mehrheit der westlichen Politikeliten kein Thema. Und auch in den darauf folgenden Jahren entstand keine überzeugende politische Vision dafür, wie der Westen weiterhin vom wirtschaftlichen Aufstieg Chinas profitieren konnte, ohne gleichzeitig die Verbreitung seines autoritär-technokratischen Gesellschaftsmodells zu fördern. Der am häufigsten bemühte Vergleich war der mit dem Kalten Krieg, der China in der Rolle der Sowjetunion sah. Doch die Unterschiede waren viel zu groß, um daraus Lektionen für die Auseinandersetzung abzuleiten. Anders als die Sowjetunion war China wirtschaftlich erfolgreich. Es hatte sich in den Weltmarkt integriert und viele westliche Volkswirtschaften hingen mittlerweile, wenn auch unterschiedlich stark, von China ab. Hinzu kam, dass Xi und seine Partei viel fester im Sattel saßen als die sowjetische Führung. Durch eine Kombination aus wirtschaftlichem Erfolg, nationalistischer Indoktrination und technologischer Kontrolle hatten sie ein System geschaffen, das weitflächige Rebellion weder wahrscheinlich noch überhaupt möglich machte. Die Aussichten auf einen demokratischen Regimewechsel waren zu Beginn der 2020er Jahre deshalb verschwindend gering. Und selbst eine Politik des Containment, also der Eindämmung, ließ sich wegen der starken wirtschaftlichen Verflechtung nicht mehr so einfach durchsetzen. Die erste Handlungsoption war deshalb Business as usual. Besonders Unternehmen und Industrieverbände, die von der Öffnung Chinas profitiert hatten, plädierten für die Fortsetzung einer vor allem auf engere wirtschaftliche Verflechtung abzielenden Industriepolitik. Sie forderten mehr, nicht weniger Handel und Investitionen, oftmals mit der Begründung, dass sich das Land irgendwann vielleicht doch noch politisch wandeln würde. Selbst wenn dies nicht geschehen sollte, seien die wirtschaftlichen Vorteile, die aus der Beziehung entstünden, viel bedeutender als irgendwelche politischen Bedenken. Europa dürfe sich nicht in einen neuen Kalten Krieg mit Peking hineinziehen lassen, warnte etwa Altkanzler Gerhard Schröder. China ist dafür einfach zu wichtig für uns. Doch in Wahrheit hatte sich China von dem für westliche Firmen so profitablen Geschäftsmodell längst selbst entfernt. Seit Mitte der 2010er Jahre versuchte die chinesische Regierung, ihre Volkswirtschaft vom Handel mit dem Westen unabhängiger zu machen und Schlüsseltechnologien verstärkt im eigenen Land zu produzieren. Hierzu dienten nicht nur der strategische Aufbau eigener Fähigkeiten, massive Investitionen in Forschung und Entwicklung und der gezielte Ankauf ausländischer Firmen, sondern auch systematische Industriespionage und großflächige, staatlich gesteuerte Hackerangriffe. Die Idee, dass sich die Arbeitsteilung zwischen dem Westen und China einfach so fortschreiben ließ, war deswegen eine Illusion. China sah sich längst nicht mehr nur als Absatzmarkt und billige Werkbank der Welt, wie während der 1990er und 2000er Jahre. Vielmehr setzte es alles daran, dem Westen zunehmend und auf allen Feldern Konkurrenz zu machen. Selbst wenn man bereit war, Chinas politische Ambitionen völlig auszublenden, hatte sich eine rein ökonomisch orientierte Weiter-so-Politik überholt. Die entgegengesetzte Handlungsoption hieß Entkopplung. Damit war gemeint, dass sich der Westen aus Abhängigkeitsverhältnissen befreien oder, wo notwendig, Beziehungen mit China kappen sollte, also das Gegenteil von stärkerer Integration und Verflechtung. Fast alle, die sich für diese Option aussprachen, betonten stets, dass es ihnen nicht um einen vollständigen Abbruch der Handelsbeziehungen mit China gehe, sondern bestenfalls um einen teilweisen Rückzug oder eine Umorientierung in strategisch relevanten Bereichen wie Finanzströmen, Lieferketten, nationaler Sicherheit, Forschung oder Telekommunikation. So meint Reinhard Bütikofer, generelle Entkopplung sollte nicht unser Ziel sein. Aber es gibt offenkundig Bereiche, in denen wir uns ausliefern würden, wenn wir keine Grenze ziehen. Selbst die amerikanische Denkfabrik National Bureau of Asian Research, die sich zum Sammelbecken für China-Skeptiker entwickelt hatte, sprach nicht von einem neuen Kalten Krieg oder gar einer Isolation Chinas, sondern wollte lediglich mehr Wettbewerb, Diversifizierung und eine härtere Politik. In der Praxis ergaben sich jedoch selbst bei punktueller Entflechtung Widersprüche. Die wirtschaftliche Integration war in vielen Bereichen bereits so weit fortgeschritten, dass sie nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte. Wie sich herausstellte, gab es bei vielen Produkten, speziell im Technologiebereich, kaum noch Lieferketten, die China nicht irgendwo berührten. Eine vollständige Entflechtung war deshalb unmöglich. Hiermit verbunden war, dass China seine eigene Entkopplungspolitik betrieb und die Bereiche, in denen der Westen die wirtschaftliche Verflechtung reduzieren wollte, typischerweise diejenigen waren, in denen China weiter kooperieren wollte. Und umgekehrt. Was blieb also übrig, wenn sich beide Seiten entsprechend ihren eigenen Vorstellungen und Interessen entkoppelt hatten? Ein weiterer Faktor war, dass der Westen in Politikbereichen wie der Bekämpfung des Klimawandels und globaler Pandemien weiterhin auf Zusammenarbeit setzte und es sich gar nicht leisten konnte, den Kooperationswillen Chinas mit offener Feindseligkeit und einer übermäßig harten Politik zu verspielen. Kurzum, als Slogan klang Entkopplung oder Verminderung der Abhängigkeit gut, aber in der Umsetzung gab es so viele Schwierigkeiten und Hindernisse, dass seine praktische Bedeutung unklar blieb. Gemeinsame Front? Immerhin. Gegen Ende der 2010er Jahre begriff ein großer Teil der westlichen Politikeliten China nicht mehr nur als Mitbewerber oder Partner, sondern auch und vor allem als systemischen Rivalen. Noch im Jahr 2015, als Biden Vizepräsident war, hieß es in der amerikanischen nationalen Sicherheitsstrategie, die Vereinigten Staaten begrüßen den Aufstieg eines stabilen, friedlichen und wohlhabenden China. 6 Jahre später beschrieb das gleiche Dokument China als größte Bedrohung für die Stabilität und die Offenheit des internationalen Systems. Das bedeutet, innerhalb weniger Jahre hatte sich die amerikanische Position um 180 Grad gedreht. Statt Kooperation war das vorrangige Ziel nun die Einhegung Chinas mit Hilfe einer globalen Koalition. Der Versuch, diese zu schmieden, offenbarte jedoch viele der Schwächen und Nachteile des Westens gegenüber einem autoritär regierten China. Den bisher wichtigsten Beitrag zur Formulierung einer gemeinsamen Agenda leistete im Jahr 2021 die Münchner Sicherheitskonferenz in Zusammenarbeit mit den Denkfabriken Aspen Institute und Mercator Institute for China Studies. Unter der Leitung von Wolfgang Ischinger und Joseph Nye brachten die drei Organisationen 20 prominente Experten von beiden Seiten des Atlantiks zusammen, um Problemfelder zu identifizieren und konkrete Handlungsvorschläge zu formulieren. Der 60-seitige Abschlussbericht trug den Titel »Die Lücke schließen – Prioritäten für eine transatlantische China-Politik« und beschäftigte sich mit 7 Bereichen, in denen ein gemeinsames Vorgehen des Westens dringend notwendig war. Hieraus ergaben sich knapp 30 Prioritäten, die nach Ansicht der Autoren das Potenzial für schnelle Erfolge, Quick Wins, bargen. Auf den ersten Blick las sich der Bericht wie eine Art Gebrauchsanleitung für den Systemwettbewerb mit China. Bei genauerem Hinsehen zeigte sich jedoch, dass viele der Ziele weder schnell noch einfach zu erreichen sein würden. Bei Themen wie Zöllen, technischen Standards oder dem Digitalmarkt gab es schwerwiegende, teils seit Jahren andauernde Differenzen innerhalb des Westens. Andere Bereiche, wie zum Beispiel die Besetzung internationaler Positionen, setzten ein Ausmaß an Koordination voraus, das selbst zu Zeiten des Kalten Krieges ungewöhnlich gewesen wäre. Und Herausforderungen wie die Errichtung transnationaler Infrastrukturen und die gemeinsame Abwehr von Wirtschaftssanktionen erforderten die Schaffung völlig neuer Mechanismen und Institutionen. Das Problem war, dass der Westen, im Gegensatz zu China, nicht ein einziger, hierarchisch geordneter Staat war, der in jedem Bereich eine klar definierte Politik verfolgte, sondern aus Dutzenden großer, mittlerer und kleinerer Staaten bestand, die verschiedene Interessen hatten, sich unterschiedlich gut miteinander verstanden und in vielen Bereichen sogar miteinander konkurrierten. Bevor sich der Westen China widmen konnte, musste zunächst große Energie darauf verwendet werden, die eigenen Probleme zu lösen. Noch komplexer wurde die Aufgabe dadurch, dass das Problem der Abhängigkeit in erster Linie durch den Handel und die Investitionen privater Firmen entstanden war. Industriestaaten wie Deutschland hatten China-Politik jahrzehntelang als eine Form nationaler Industriepolitik betrieben, und es waren die in China investierenden Unternehmen, vor allem im Automobil- und Maschinenbereich, die lange Zeit das Tempo und die Richtung des Engagements vorgaben. Wie Jan Weidenfeld vom Mercator Institute erklärt, nicht die gesamte deutsche Industrie ist von China abhängig, aber die Abhängigkeit von einzelnen, sehr gewichtigen Unternehmen ist riesig. Und diese Unternehmen hatten in der Vergangenheit einen besonderen Zugang zur Politik. Es reichte deshalb nicht aus, dass sich Regierungen untereinander einigten. Vielmehr mussten sie gleichzeitig Industrieverbände und Unternehmen davon überzeugen, gegen den eigenen Instinkt zu handeln und kurzfristige Gewinne für langfristige wirtschaftliche Sicherheit und geringere Abhängigkeit von China zu opfern. Auf chinesischer Seite gab es dieses Problem nicht, denn die Kommunistische Partei kontrollierte nach wie vor die Volkswirtschaft und selbst scheinbar private Unternehmen hatten in der Praxis keine andere Wahl, als sich nach den Vorgaben der Parteiführung zu richten. Ein dritter Nachteil war der enge zeitliche Horizont westlicher Planungen. Während die chinesische Parteiführung spätestens seit der Machtübernahme von Xi Jinping in Jahrzehnten dachte und alle langfristigen Planungen auf das Jahr 2049, den 100. Jahrestag von Maos Revolution, ausgerichtet hatte, galten die Zusagen westlicher Regierungen bestenfalls für wenige Jahre, bevor eine neue Regierung mit anderen Prioritäten und politischen Vorstellungen ins Amt kommen würde. Im Falle von Donald Trump, der zahlreiche Konflikte mit europäischen Staaten ausgelöst hatte, war dies aus europäischer Sicht von Vorteil. Doch die Tatsache, dass er oder ein ähnlich orientierter Kandidat bereits in wenigen Jahren wieder zurück im Weißen Haus sein könnte, hing bereits im Jahr 2021 wie ein Damoklesschwert über allen Gesprächen mit Amerika. Die Aussichten auf eine gemeinsame Front oder gar schnelle Erfolge waren also gering. Die chinesische Parteiführung hatte geschafft, wozu die Sowjetunion niemals in der Lage war, nämlich ein autoritäres Gesellschaftsmodell zu entwickeln, das wirtschaftlich erfolgreich war, Wachstum und Innovationen hervorbrachte und dem Land dazu verhalf, die Weltordnung nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Westliche Politikeliten haben darauf zu spät reagiert und ihre Antworten waren bislang widersprüchlich und zaghaft. Es gibt deshalb nach wie vor keine westliche Vision für eine globale Ordnung, die dem Aufstieg Chinas und seiner wachsenden Bedeutung im internationalen System Rechnung trägt, ohne gleichzeitig seine autoritären Tendenzen zu fördern. Wenn die Modernisierungstheoretiker nicht doch noch Recht behalten, und China aufgrund interner Spannungen kollabiert, könnte es die autoritäre und nicht die liberale Moderne sein, die den Kampf der Systeme im 21. Jahrhundert dominiert. Kapitel 18: Klimanotstand. Anders als der Wettbewerb zwischen Großmächten, der sich so oder ähnlich seit Jahrhunderten abgespielt hat, ist der menschengemachte Klimawandel eine neuartige und existenzielle Bedrohung, die nicht nur den Westen, sondern den gesamten Planeten betrifft. Wie die Politikökonomin Maya Göpel zeigt, liegen die intellektuellen Wurzeln der ökologischen Krise im Westen und in den Ideen der Aufklärung. Forscher und Philosophen wie Galileo Galilei, René Descartes und Isaac Newton schufen im Laufe des 17. Jahrhunderts ein neues Weltbild, in dessen Zentrum der Mensch, oder besser gesagt das Individuum, stand. Weil Menschen Vernunft besitzen, so die zentrale Botschaft, können sie ihre Geschicke in die eigene Hand nehmen. Gottes Wille oder das Schicksal sind nicht mehr absolut. Aus diesen Ideen entsprangen Menschenrechte, die Demokratie und andere Errungenschaften der liberalen Moderne, aber auch, und zur selben Zeit, der Kapitalismus und die Vorstellung, dass der Mensch die Natur zähmen und sich untertan machen sollte. Das Ergebnis, so Göpel, war eine auf Nutzen ausgerichtete Welt, in der wirtschaftliches Wachstum gleichbedeutend mit Fortschritt war und die Natur ausgebeutet werden konnte, solange Menschen davon profitierten. Der Wohlstand, der daraus entstand, beruhte auf dem Verbrauch natürlicher Ressourcen und dem Einsatz fossiler Brennstoffe wie Kohle, Gas und Öl. Spätestens in den 70er Jahren wurde offensichtlich, dass diese Wirtschaftsweise nicht nachhaltig war, weil sie mehr Ressourcen verschlang, als sie der Natur zurückgab und dadurch die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen schädigte. Nach Ansicht praktisch aller Klimawissenschaftler war das Kohlendioxid, das durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe entstand, der Hauptgrund für die Erderwärmung, die bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts messbar wurde und sich in seiner zweiten Hälfte dramatisch beschleunigte. Trotz dieser Erkenntnis änderte sich wenig. Seitdem der Club of Rome, eine Vereinigung führender Politiker und Wissenschaftler, im Jahr 1972 seinen bahnbrechenden Bericht über die Grenzen des Wachstums veröffentlichte, nahm die Weltbevölkerung von 4 auf knapp 8 Milliarden Menschen zu. Der Westen behielt seine Wirtschaftsweise bei und sowohl China als auch Indien, die zwei bevölkerungsreichsten Länder der Welt, entschieden sich für ein ähnlich schmutziges Wachstumsmodell wie der Westen. Statt zurückzugehen, haben sich die vom Menschen verursachten Kohlendioxidemissionen dadurch im Laufe der letzten 50 Jahre mehr als verdoppelt. Das Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, ein UN-Gremium, das die wissenschaftliche Literatur zum Klimawandel auswertet und daraus Prognosen ableitet, kam in seinem 5. Bericht aus dem Jahr 2014 zu dem Schluss, dass die zurückliegenden 40 Jahre die heißeste Periode seit dem frühen Mittelalter waren und dass sich die Erde bis zum Jahr 2100 um bis zu 4,8 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit erwärmen könnte, wenn die Weltgemeinschaft den Ausstoß von Kohlendioxid nicht sofort stark reduzierte. Selbst bei einer geringeren Erhöhung von 2 oder 3 Grad Celsius drohten katastrophale Konsequenzen, von denen einige bereits im Gange seien, so etwa das Abschmelzen der polaren Eiskappen, das zu steigenden Meeresspiegeln führe, und häufiger werdende extreme Wetterereignisse, wie zum Beispiel Hitzewellen, Dürren, Stürme und Fluten. Die Folge seien Hunger, Wasserknappheit, Verwüstung, die Ausbreitung ansteckender Krankheiten, Migration und gewaltsame Konflikte. Menschliches Leben würde in vielen Ländern schwieriger und in einigen unmöglich. Mit dem Fortschreiten des Klimawandels zerstört sich der Westen deshalb nicht nur selbst, sondern den gesamten Planeten. Und obwohl ein Großteil der westlichen Politikeliten dies mittlerweile verstanden hat, macht es die Logik des eigenen Wirtschafts- und Politikmodells unmöglich, wirkungsvolle Maßnahmen zu ergreifen. Für das Erreichen der Klimaziele ist es wahrscheinlich bereits zu spät, und in jedem realistischen Szenario drohen massive ökologische, soziale und politische Konsequenzen. Selbst die angebliche Fähigkeit der liberalen Moderne zur Selbstkorrektur stößt hier an ihre Grenzen, denn die durch den Klimawandel verursachten Veränderungen sind irreversibel. Widersprüche. dass es dem Westen so schwer fällt, mit adäquaten Maßnahmen auf den Klimawandel zu reagieren, ist kein Zufall. Das Wirtschafts- und Politikmodell, das sich im Zuge der liberalen Moderne entwickelt hat, widerspricht ganz fundamental und in gleich mehrfacher Hinsicht den Notwendigkeiten, die sich aus dem Klimanotstand ergeben. Der erste Widerspruch liegt in einem Wirtschaftssystem, das selbst in seinen sozialsten und ökologischsten Ausprägungen auf stetigem Wachstum, Konsum und der Ausbeutung natürlicher Ressourcen beruht. Trotz Recycling und Ökosteuern verbrauchen westliche Länder jedes Jahr das Doppelte bis Dreifache an Umwelt, das ihnen entsprechend ihrer Größe und Einwohnerzahl zusteht. In Deutschland war 2022 bereits am 3. Mai der Übernutzungstag, Overshoot Day, erreicht, an dem das Land mehr Umwelt in Anspruch zu nehmen begann, als ihm zustand. Das bedeutete, dass von diesem Tag an der Wohlstand in Deutschland auf Kosten zukünftiger Generationen verdient wurde. Es ist offensichtlich, dass sich die Wirtschaftsweise, die in westlichen Industriestaaten großen Wohlstand geschaffen hat, nicht problemlos mit Ideen wie Nachhaltigkeit und Klimaneutralität vereinbaren lässt. Alle Maßnahmen, die in der Lage wären, den Klimawandel rückgängig zu machen oder ihn so stark zu verlangsamen, dass er keine existenzielle Bedrohung mehr darstellte, würden deshalb die Abkehr von einer rein wachstums- und konsumorientierten Logik erfordern. Das zweite Problem sind demokratische Zyklen. Für westliche Politiker war es bislang relativ einfach, weitreichende Verpflichtungen einzugehen, weil deren Umsetzung nicht ihnen selbst, sondern ihren Nachfolgern oblag. So verabschiedete die damalige britische Premierministerin Theresa May noch in den letzten Wochen ihrer Amtszeit im Sommer 2019 ein Gesetz, das Großbritannien dazu verpflichtete, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden. Von Umweltverbänden bekam sie dafür Applaus. Doch Kritiker monierten, dass es keinen realistischen Plan für die Umsetzung gab. Dies galt auch außerhalb von Großbritannien. Wann immer es um konkrete Maßnahmen gegen die Geldkosteten und Bürgern oder der Wirtschaft zusätzliche Lasten aufbürdeten, nahm der Enthusiasmus für den Klimaschutz rapide ab, nicht zuletzt, weil es neben Naturkatastrophen stets vermeintlich drängendere Probleme gab, deren negative Auswirkungen für die Menschen greifbarer waren. Die Tatsache, dass der Klimawandel zwar schreckliche Folgen hatte, diese aber nicht innerhalb der jeweils aktuellen Wahlperiode eintraten, sondern erst viele Wahlperioden später, machte es demokratischen Politikern schwer, ihre Bevölkerungen von finanziellen Opfern und der Notwendigkeit unmittelbaren Handelns zu überzeugen. Noch komplizierter wurde dies dadurch, dass der Klimawandel eine globale Bedrohung ist. Während westliche Staaten noch im Jahr 1990 für mehr als die Hälfte aller Kohlendioxidemissionen verantwortlich waren, verringerte sich ihr Anteil im darauffolgenden Jahrzehnt auf weniger als ein Drittel. Dieser Trend wird sich fortsetzen, da westliche Emissionen seit 20 Jahren leicht rückläufig sind, während die Emissionen von China, Indien und anderen asiatischen Staaten kontinuierlich ansteigen. Das heißt, selbst wenn der Westen dramatische Maßnahmen ergreifen würde, um den eigenen Verbrauch zu senken, hätte dies nicht zwangsläufig eine Reduktion des globalen Kohlendioxidausstoßes zur Folge. China und Indien, mit zusammengerechnet 2,8 Milliarden Einwohnern, haben klargemacht, dass sie mindestens 10 China bzw. 20 Indien Jahre mehr benötigen werden, um den Entwicklungsrückstand gegenüber dem Westen aufzuholen. Obwohl der Westen das Problem des menschengemachten Klimawandels verursacht hat, ist er also nicht mehr in der Lage, es allein zu lösen. Strategien. Auf internationaler Ebene ist der Klimawandel seit 1992 ein Thema. Als sich mehr als 150 Staaten in Rio de Janeiro zur ersten globalen Klimakonferenz trafen. Weitere Konferenzen, etwa 1997 in Kyoto und 2009 in Kopenhagen, setzten den Prozess fort. Doch zum Durchbruch kam es erst in Paris im Jahr 2015, als sich praktisch alle Länder dazu verpflichteten, den Anstieg der Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf maximal 2, idealerweise 1,5 Grad Celsius, gegenüber der vorindustriellen Zeit zu beschränken. Dies war ein ehrgeiziges Ziel, denn nach Berechnungen des IPCC betrug die Erderwärmung zu diesem Zeitpunkt bereits 1,1 Grad, was bedeutete, dass die Zunahme der Kohlendioxidemissionen sofort und auf dramatische Weise zurückgefahren werden musste. Angespornt von der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg und der durch sie begründeten Fridays for Future-Bewegung wurde das Erreichen des Pariser Klimaziels in den darauf folgenden Jahren zur politischen Priorität. Doch obwohl praktisch alle von der Notwendigkeit drastischer Maßnahmen überzeugt waren, sind die bisher diskutierten Strategien entweder unzureichend oder nicht durchsetzbar. Die radikalsten Vorschläge kommen von den Wachstumskritikern der sogenannten Degrowth-Bewegung. Einer ihrer Wortführer ist der Anthropologe Jason Hickel, der in seinem Buch »Weniger ist mehr« argumentiert, dass Wirtschaftswachstum niemals vollständig von der Ausbeutung natürlicher Ressourcen abgekoppelt werden könne und die einzige Lösung deshalb darin bestehe, Wachstum so sehr zu beschränken, dass kein Schaden mehr für die Umwelt entstehe. Während Entwicklungsländer bis zu einem gewissen Level weiter wachsen dürften, müssten Industriestaaten ihre Volkswirtschaften deshalb Jahr für Jahr verkleinern. Dadurch, so Hickel, würde nicht nur das Problem des Klimawandels gelöst, sondern auch das der ungerechten Verteilung des Wohlstands zwischen Nord und Süd. Wir leben auf einem Planeten des Überflusses und wir können alle gemeinsam auf ihm gedeihen, aber wir müssen ihn gerechter teilen. Das Problem ist, dass Hickel und seine Mitstreiter keine konkrete Vorstellung davon haben, wie diese Vision umgesetzt werden soll. Obwohl Wachstumskritiker stets behaupten, dass Konsum nicht glücklich mache und dass westliche Lebensstandards auch bei massiv reduzierter Wirtschaftsleistung aufrechterhalten werden könnten, ist offensichtlich, dass es für einen systematischen Rückbau des Wohlstands in westlichen Gesellschaften keine Zustimmung gibt. In der Praxis würde die Umsetzung deshalb eine Art Ökodiktatur erfordern, in der viele Menschen zu einer radikalen Veränderung ihrer Lebensweise gezwungen würden. Selbst in Ländern wie China, denen Hickel ein gewisses Maß an Wachstum zugesteht, würde eine Begrenzung der Wirtschaftsleistung auf Widerstand stoßen, nicht zuletzt, weil die Legitimität der dortigen Regierung auf dem Wohlstandsversprechen beruht. Anders ausgedrückt, große Teile der Welt stecken bereits zu tief in der liberal-modernen Wachstumsfalle, um den von Hickel geforderten Systemwechsel zu akzeptieren. Eine zweite Denkschule setzt nicht auf ein Ende des Wachstums, sondern auf seine Beschleunigung. Besonders im techno-optimistischen Amerika ist oft zu hören, dass sich der Klimawandel nur durch Innovation in den Griff bekommen lasse und dass kein System besser dazu geeignet sei, entsprechende Technologien zu entwickeln, als der Kapitalismus. Die Wachstumskritikerin Maya Göpel beschreibt den Ansatz sarkastisch als »so weitermachen wie bisher, nur krasser«. Und tatsächlich. Mithilfe von Milliarden an Risikokapital und staatlichen Anreizen ist innerhalb kurzer Zeit ein boomender Wirtschaftszweig entstanden, der nach technologischen Lösungen für den Klimawandel sucht. Viele konzentrieren sich dabei auf erneuerbare Energien, Batterien und elektrische Fahrzeuge. Andere beschäftigen sich mit der Möglichkeit, Kohlendioxid zu speichern oder zu recyceln. Am abenteuerlichsten sind Bemühungen, das Klima mithilfe des sogenannten Geoengineerings auf direktem Wege zu verändern, zum Beispiel durch gigantische Spiegel, die Sonnenstrahlen zurück in die Atmosphäre reflektierten, oder künstliche Wolken, die das Abschmelzen der Polarkappen verhindern sollen. Gerade bei der Entwicklung erneuerbarer Energien und elektrischer Fahrzeuge gelangen in den letzten Jahren zahlreiche Durchbrüche. Die Kosten für Solarmodule fielen dramatisch und Fahrzeugbatterien wurden immer leistungsfähiger. Im Jahr 2020 kam bereits über 20% der in der Europäischen Union verbrauchten Energie aus erneuerbaren Quellen. Knapp 10% aller neu registrierten Fahrzeuge waren elektrisch. Doch in anderen Bereichen gab es kaum Fortschritte. Und trotz aller Erfolge ging es bislang auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien viel zu langsam voran um ein globales Energiesystem, das zu 80% auf fossilen Brennstoffen basiert, innerhalb einer Generation komplett zu transformieren. Selbst optimistische Schätzungen sagen voraus, dass fossile Brennstoffe auch im Jahr 2040 noch für 60-70% des globalen Energieverbrauchs verantwortlich sein werden. Und weil es in Asien immer mehr Menschen gibt, die Energie verbrauchen und Autos fahren wollen, ist es wahrscheinlich, dass Kohlendioxidemissionen und die Anzahl von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren weiter steigen werden. Mit anderen Worten, wenngleich schnell, verläuft die technologische Entwicklung doch nicht schnell genug, um mit dem globalen Wirtschaftswachstum und der steigenden Nachfrage nach Energie Schritt zu halten. Ein dritter, besonders bei westlichen Regierungen populärer Ansatz sind gemischte Strategien, die staatliche Eingriffe, wie etwa strengere Umweltgesetze, die meist relativ moderate Bepreisung von Kohlenstoffemissionen oder Investitionen in grüne Technologie mit marktwirtschaftlichen Instrumenten, zum Beispiel dem Handel mit Emissionszertifikaten oder neuartigen Finanz- und Anleihemechanismen, kombinieren. Eine zentrale Rolle spielt hierbei die internationale Klimadiplomatie, bei der es darum geht, immer mehr Staaten zu immer konkreteren Maßnahmen zu verpflichten. Ein gutes Beispiel ist die Glasgower Klimakonferenz im November 2021, die eine ganze Reihe neuer Vereinbarungen hervorbrachte, so etwa ein Auslaufen der Kohle, das Ende der Abholzung, Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 und eine 45-prozentige Verringerung der globalen Emissionen bis zum Jahr 2030. Ob diese Verpflichtungen jemals umgesetzt werden, steht jedoch in den Sternen. Nicht zuletzt, weil es keine Strafen oder Sanktionen gibt, wenn Staaten ihre Ziele nicht einhalten. Laut einer unabhängigen Studie der Denkfabrik Climate Analytics hat bisher keiner der wichtigsten Teilnehmerstaaten von Glasgow einen realistischen Plan dafür vorgelegt, wie die Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 zu erreichen wäre. Die Reduktionsziele für das Jahr 2030 werden nach aktuellem Stand deutlich verfehlt und von einem Auslaufen der Kohle kann keine Rede sein. In Ländern wie China, Indien, Indonesien und Vietnam gehen sogar reihenweise neue Kohlekraftwerke ans Netz. Und wo sie abgeschaltet werden, besteht die Alternative meist nicht aus erneuerbaren Energien, sondern aus Gas, einem weiteren fossilen Brennstoff. Auch in Amerika, das sich nach der Abwahl von Donald Trump wieder zum Pariser Klimaziel verpflichtet hat, ließen sich bislang nur wenige der vorgeschlagenen Maßnahmen durchsetzen, da es für einschneidende Änderungen keine Mehrheit im Kongress gibt. Wie selbst John Kerry, der amerikanische Klimabeauftragte, zugab, gilt in den 2 Dutzend Ländern, die für einen Großteil der globalen Emissionen verantwortlich sind, weiterhin Business as usual. Szenario 1: Klimakonflikte. Ganz unabhängig davon, ob es gelingt, die Pariser Klimaziele zu erreichen, wird der menschengemachte Klimawandel in den nächsten Jahrzehnten einschneidende wirtschaftliche und politische Folgen haben, die selten diskutiert werden und auf die westliche Regierungen völlig unvorbereitet sind. Im wahrscheinlichsten Szenario wird das Klimaziel von maximal 1,5 bzw. 2 Grad Erwärmung verfehlt, auch wenn noch unklar ist, um wie viel. Die unmittelbaren Konsequenzen sind weiterhin stark steigende Meeresspiegel und eine sich fortsetzende Häufung extremer Wetterereignisse. Diese Entwicklung ist bereits im Gange und wird seit vielen Jahren dokumentiert. Laut der Weltorganisation für Meteorologie und anderen Regierungsorganisationen sind die Meeresspiegel seit dem Jahr 1880 um durchschnittlich 23 Zentimeter angestiegen. 9 davon seit Mitte der 1990er Jahre. Hitzewellen, Stürme und Fluten haben sich nicht nur gehäuft, sondern sind länger und heftiger geworden. Kaum ein Experte bezweifelt, dass dies zu mehr Kriegen führen wird. Bereits im Jahr 2005 begannen Denkfabriken damit, den Klimawandel als Sicherheitsthema zu begreifen und warnten davor, dass Umweltfaktoren noch stärker als bisher eine Ursache von Konflikten sein würden. Besonders gefährdet seien Staaten in Afrika und Asien, die wegen Armut, interner Spannungen oder schwacher Regierungssysteme ohnehin als fragil galten. Sowohl die UN als auch die Europäische Union beschrieben den Klimawandel deshalb als Bedrohungsmultiplikator, der Kriege wahrscheinlicher gemacht oder verschärft habe, auch wenn er meist nicht ihr einziger oder direkter Verursacher war. Der damalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon bezeichnete den Konflikt in der sudanesischen Region Darfur, der Anfang der 2000er Jahre mit Auseinandersetzungen um Wasser- und Weiderechte begonnen hatte, 300.000 Todesopfer forderte und zur Vertreibung von geschätzt 3 Millionen Menschen führte, sogar als ersten modernen Klimakrieg. Selbst Soldaten haben inzwischen damit begonnen, sich für den Klimawandel zu interessieren. Prominentes Beispiel ist der ehemalige Generalinspekteur der niederländischen Armee, Tom Middendorp, dem die Konsequenzen des Klimawandels während seiner Auslandseinsätze bewusst wurden. In Afghanistan haben wir die Auswirkungen des Klimas jeden Tag gespürt. Im Sommer gab es so starke Hitze, dass wir schwerere Hubschrauber einfliegen mussten, weil die leichteren nicht mehr funktionierten. Und wir hatten mit Dörfern zu tun, wo die Wurzel des Konflikts die Wasserverteilung war. Ganz ähnlich war es in Somalia, wo wir die Piraterie bekämpft haben. Diese Piraten waren in Wirklichkeit Bauern oder Fischer, die ihr Geld nicht mehr verdienen konnten, weil die Erwärmung des Wassers ihren Fang vertrieben hatte. Aber wenn du verzweifelt bist, weil du deine Familie nicht mehr ernähren kannst, dann ist der Schritt in Richtung organisierte Kriminalität oder Extremismus ganz klein. Als Middendorp im Jahr 2016 zum ersten Mal öffentlich über die sicherheitspolitischen Konsequenzen des Klimawandels sprach, war dies für viele seiner Kameraden eine Überraschung. Klimawandel galt als linkes Thema, mit dem Leute aus der sicherheitspolitischen Community nichts zu tun haben wollten. Doch das ist ein Fehler. Der Klimawandel ist zwar nicht nur ein Sicherheitsproblem, aber er hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Sicherheit. Sogar innerhalb westlicher Gesellschaften könnte der Klimanotstand zu Polarisierung und Konflikt führen. Eine ganze Generation junger Aktivisten begreift die menschengemachte Erderwärmung als existenzielle Bedrohung, die von älteren Generationen nicht ernst genug genommen wurde und nun das Überleben des gesamten Planeten in Frage stellt. Neben Fridays for Future sind in jüngster Zeit noch radikalere Organisationen, wie zum Beispiel Extinction Rebellion oder Die letzte Generation entstanden, die den Wachstumskritikern nahestehen und von westlichen Regierungen eine sofortige Kehrtwende fordern. Anhänger von Extinction Rebellion haben vielerorts bereits spektakuläre und oftmals illegale Aktionen durchgeführt, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Und obwohl die Gruppe dem Prinzip der Gewaltfreiheit verpflichtet ist, gibt es immer wieder Äußerungen, die Zweifel daran aufkommen lassen. So erklärte eine der Gründerinnen: Ich bin bereit, verhaftet zu werden. Ich bin bereit, eingesperrt zu werden. Und ich bin bereit, für diese Bewegung zu sterben. In eine ähnliche Richtung geht auch ein Buch des schwedischen Humanökologen Andreas Malm, einer der Vordenker der Bewegung. Sein Titel lautet: Wie man eine Pipeline in die Luft jagt. Szenario 2: Energiewende bzw. Wenden. Doch selbst im positiveren Szenario, das heißt, wenn es irgendwie gelingen würde, die Pariser Klimaziele zu erreichen, drohen dramatische Veränderungen. Nach Schätzungen der Internationalen Energiebehörde wird die Nachfrage nach Rohstoffen, die für die Batterieherstellung notwendig sind, in den nächsten 2 Jahrzehnten steil ansteigen. Im Falle von Kobalt und Nickel um 2.500%, bei Lithium sogar um 4.300%. Länder, die über solche Rohstoffe verfügen, haben hierdurch die Chance, innerhalb kurzer Zeit sehr reich zu werden. Doch genauso wie im Nahen Osten kann Rohstoffreichtum auch ein Fluch sein, zu Konflikten führen und autokratische, korrupte Herrschaftsformen befördern. Hinzu kommt, dass der Westen im Wettbewerb um diese Rohstoffe bereits hinter China zurückgefallen ist, sodass China seinen Zugang zu bestimmten Mineralien als politisches Druckmittel einsetzen könnte. Was eine globale Energiewende für die Produzenten fossiler Brennstoffe bedeutet, ist nach wie vor umstritten. Selbst wenn es zu einer radikalen Umstellung auf erneuerbare Energien käme, ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Öl und Gas wegen des steigenden Energieverbrauchs in Asien zumindest ein oder zwei Jahrzehnte lang relativ stabil bleiben würde und dass vergleichsweise teure Produktionsländer wie Amerika und Kanada stärker von einer Reduktion betroffen wären als beispielsweise Russland oder Saudi-Arabien. Doch früher oder später würde sich die Abwendung von fossilen Brennstoffen auch dort bemerkbar machen, und Länder, deren Wohlstand fast ausschließlich auf Öl und Gas beruht, hätten plötzlich ein existenzielles Problem. Es ist deshalb kein Zufall, dass gerade Russland und Saudi-Arabien in vergangenen Jahren oftmals versucht haben, internationale Anstrengungen zum Klimaschutz zu verlangsamen oder zu blockieren. Wie politisch komplex der Ausstieg aus der fossilen Energieproduktion ist, zeigt sich nicht zuletzt im Westen. Als Obama in den frühen 2010er Jahren den Ausstieg aus der Kohle vorantrieb, war dies eine Art Kriegserklärung an traditionelle Kohlestaaten wie West Virginia, wo reihenweise Bergwerke schlossen und einst blühende Städte verwaisten. Viele der vormaligen Kohle-Communities fanden ihren Heilsbringer in Donald Trump, der sich gegen Maßnahmen zum Klimaschutz sträubte und eine Rückkehr zu fossilen Brennstoffen versprach. Ähnliches spielt sich aktuell in der ostdeutschen Lausitz ab, wo die Zahl der Beschäftigten im Kohleabbau seit der Wiedervereinigung auf ein Zehntel geschrumpft ist, was zu einem Exodus aus der Region führte. Der Kohleausstieg, der für das Jahr 2038 beschlossen wurde und nach dem Regierungswechsel auf das Jahr 2030 vorgezogen werden soll, wirft nicht nur Fragen über die wirtschaftliche Zukunft der Region auf, sondern hat auch zu politischer Entfremdung geführt. Wie der Soziologe Klaus Dörre erklärt, zu DDR-Zeiten waren wir die Helden der Nation. Jetzt sind wir die Narren oder Übeltäter der Nation und müssen uns als Nazis oder Mörder oder Verschmutzer beschimpfen lassen. Das tut weh. Das realistischste und gleichzeitig gefährlichste Szenario ist weder das erste noch das zweite, sondern eine Kombination aus beiden. Ein halbherziges und viel zu spätes Gegensteuern, das zu sozialen, wirtschaftlichen und politischen Verwerfungen führt, ohne dass damit das Ansteigen der Meeresspiegel und die Häufigkeit extremer Wetterereignisse auf ein handhabbares Maß reduziert werden. In gewissem Sinne hätte sich die liberale Moderne in diesem Fall selbst besiegt. Stark genug, um sich die Erde untertan zu machen, aber in letzter Konsequenz zu schwach, um die hieraus entstandenen Konsequenzen zu bewältigen. Zeitenwende? Worauf es jetzt ankommt. Kaum hatte der Krieg in der Ukraine begonnen, meldete sich Francis Fukuyama mit einer selbstbewussten Einschätzung zu Wort. Weil der russische Vormarsch langsamer vorankam als erwartet, erklärte er den Angriff und Wladimir Putins gesamte Präsidentschaft kurzerhand für gescheitert. Laut Fukuyama beruhte Putins Attraktivität auf Stärke, und sobald er diese nicht mehr demonstrieren könne, stehe sein gesamtes Projekt zur Disposition. Nicht nur Putin werde fallen, so Fukuyama, sondern mit ihm das gesamte Netzwerk rechter Populisten, die den russischen Präsidenten zu ihrer Leitfigur erkoren hatten. Mit seinem Angriff habe Putin genau das Gegenteil dessen erreicht, was er beabsichtigt hatte. Nach Jahren der Spaltung sei der Westen geeint, und sogar das traditionell zurückhaltende Deutschland habe sich dazu durchgerungen, dem Aggressor entgegenzutreten. Wenn auch tragisch, so stehe am Ende des Konflikts eine Wiedergeburt der Freiheit. Was war von dieser Prognose zu halten? Wie schon nach dem Ende des Kalten Krieges, das Ende der Geschichte, und dem arabischen Frühling, kommt China als nächstes, hatte Fukuyama einen hochgradig komplexen Konflikt auf den Widerstreit zwischen liberaler Moderne und ihren Feinden reduziert und damit alle anderen Triebkräfte, wie etwa Nationalismus, Religion, ethnische Identität sowie das Streben nach Macht und materiellem Vorteil, ausgeblendet. Die hieraus resultierenden Voraussagen waren stets optimistisch, aber fast immer falsch. Osteuropa wurde zwar demokratisch, aber die meisten Nachfolgestaaten der Sowjetunion, inklusive Russland, kehrten nach ein oder zwei freien Wahlen zu autokratischen Herrschaftsformen zurück. Der Versuch, den Nahen Osten mit militärischer Gewalt zu demokratisieren, scheiterte auf ganzer Linie. Und der arabische Frühling führte nicht zu mehr Demokratie, sondern zu einem Revival von Diktatoren und Dschihadisten. Auch China wurde trotz Handel und Dialog nicht freier und demokratischer, sondern festigte sein autoritäres Herrschaftsmodell. Und innerhalb des Westens war es zu einer Erosion demokratischer Werte und dem Aufstieg reaktionärer, antiliberaler Kräfte gekommen, die nicht selten und nicht zufällig mit Putins Russland sympathisierten. Der Demokratieindex des britischen Magazins The Economist verzeichnete im Jahr 2021 den schlechtesten Wert seit 15 Jahren. Nur 6,4% der Weltbevölkerung lebten in vollständigen Demokratien, während sich über die Hälfte, 54,3%, in Ländern befanden, die als autoritär oder hybrid klassifiziert wurden. Ganz unabhängig vom Ausgang des Krieges in der Ukraine gibt es also keinen Anlass, von einer baldigen Wiedergeburt der Freiheit zu träumen. Und überhaupt wäre hier Vorsicht geboten. Wie dieses Buch gezeigt hat, trugen die naiven, oftmals völlig unrealistischen Ideen westlicher Politikeliten in den letzten 3 Jahrzehnten ganz erheblich dazu bei, dass die quasi hegemoniale Stellung, die der Westen nach Ende des Kalten Krieges innehatte, Schritt für Schritt verloren ging und dass antiliberale Kräfte sowohl innerhalb als auch außerhalb des Westens immer stärker wurden. Die Schlussfolgerung ist, dass ein Weiter-so unter diesen Bedingungen gefährlich, wenn nicht sogar fatal wäre. Wenn der Westen sich und seine Errungenschaften erhalten möchte, muss er sich dringend neu erfinden, und zwar als nachhaltige Moderne. Die neue Welt Unordnung. Aus heutiger Sicht ist kaum mehr nachzuvollziehen, wie optimistisch westliche Eliten noch vor einer Generation die Zukunft ihres Politik- und Gesellschaftsmodells einschätzten. Fast niemand konnte sich vorstellen, dass ein System, das konsequent auf Freiheit und menschliche Selbstverwirklichung setzte, jemals unter existenziellen Druck geraten würde. Hatte der Westen nicht gerade den mächtigsten, gefährlichsten und ideologisch entschlossensten Gegner aller Zeiten, die Sowjetunion, besiegt? Verglichen damit waren alle anderen Bedrohungen unbedeutend und es gab keinen Grund, sich ernsthaft über die Vormachtstellung des Westens zu sorgen. Noch im Jahr 1997 machte sich der heutige US-Präsident Biden über die Idee lustig, dass sich Russland vom Westen ab und einem autokratischen China zuwenden könnte. Viel Glück damit, so die Antwort auf die entsprechende Frage eines russischen Journalisten. Die Terroranschläge vom 11. September 2001 waren ein Weckruf, aber statt die eigenen, ideologisch begründeten Annahmen auf den Prüfstand zu stellen, verdoppelte der Westen den Eifer, mit dem er diese zu verbreiten suchte. Amerika reagierte mit einem Krieg gegen den Terror, der nicht nur das Problem nicht löste, sondern den Westen in einen 20-jährigen Konflikt im Nahen Osten hineinzog und die Glaubwürdigkeit westlicher Ideen wie Demokratie und Freiheit in der ganzen Welt infrage stellte. Hinzu kam ein Prozess der inneren Erosion, der, beginnend mit der globalen Finanzkrise, die Fragilität des westlichen Wirtschafts- und Finanzmodells offenbarte und politische Bruchlinien innerhalb westlicher Gesellschaften vertiefte. Aus Fukuyamas Sicht waren dies Auswüchse, die nichts mit dem guten Liberalismus zu tun hatten, den er im Sinn hatte. In Wirklichkeit aber waren diese Entwicklungen eine direkte Konsequenz des übertriebenen Glaubens an die Überlegenheit des eigenen Systems, die er mit seiner These vom Ende der Geschichte selbst befeuert hatte. Bereits im Jahr 2010 war die Krise der liberalen Moderne offensichtlich. Doch die westliche Reaktion bestand nicht in einem entschiedenen Gegensteuern, sondern in einer langen Phase des Zweifels und der Verunsicherung, in der besonders Amerika kein klares Verständnis mehr davon zu haben schien, was die Vormachtstellung des Westens bedeutete und wie es seine Führungsrolle ausüben sollte. Am deutlichsten wurde dies während der Volksrevolutionen des arabischen Frühlings. Der Westen begrüßte zwar den Wunsch der arabischen Bevölkerungen nach Modernisierung und ermutigte sie in ihrem Streben nach Freiheit, aber seine Unterstützung war so inkonsequent und ängstlich, dass er die darauf folgenden Konflikte durch sein Eingreifen verschlimmerte und die Gegner der liberalen Moderne stärkte. Zu den Nutznießern gehörte nicht nur der Islamische Staat, sondern auch Wladimir Putin, der den Westen überall und auf immer dreistere Weise herausforderte. Und selbst innerhalb des Westens kam es zu einem Erosionsprozess, ganz besonders in Europa, wo mit der Währungsunion und Schengen die zwei ehrgeizigsten liberalen Einigungsprojekte nahezu scheiterten und die liberal-moderne Idee von Europa massiven Schaden nahm. Ab Mitte der 2010er Jahre war der Backlash in vollem Gange. Die Bedrohungen für die liberale Moderne kamen dabei aus drei Richtungen. Die erste war die Bedrohung von außen, wobei hauptsächlich China zu nennen ist. Natürlich war Russland ebenfalls eine Gefahr, doch ein Land, das zwar Atomwaffen besaß, aber weniger Einwohner hatte als Bangladesch und dessen stagnierende Volkswirtschaft kleiner war als die von Spanien, konnte zwar geopolitische Unruhe stiften, aber taugte nicht als Systemkonkurrent. China war das genaue Gegenteil. Das bevölkerungsreichste Land der Welt und die am stärksten wachsende Volkswirtschaft mit einem autoritären Gesellschaftssystem, das mit brutalen Methoden für Ruhe und Stabilität im Innern sorgte und einem Entwicklungsmodell, das dem Westen in vielen Teilen der Welt Konkurrenz machte, ohne die direkte Konfrontation mit ihm zu suchen. Wenn auch kulturell und geografisch weiter entfernt als Russland, so war es die autoritäre Moderne Chinas, mit der sich der Westen im 21. Jahrhundert in einem Systemwettbewerb befand, ganz besonders in Afrika und Asien, den dynamischsten und wirtschaftlich am stärksten wachsenden Kontinenten. Die zweite Bedrohung, jene im Innern, bestand in der immer tiefer werdenden Spaltung und Polarisierung westlicher Gesellschaften. In vielen Ländern bildeten sich lautstarke Minderheiten, die vom politischen und gesellschaftlichen Wandel verunsichert waren und dem liberalen Gesellschaftsmodell aktiv entgegentraten. Der Austritt Großbritanniens aus der EU und der Wahlsieg von Donald Trump bewiesen, dass solche Minderheiten unter bestimmten Bedingungen zu Mehrheiten werden konnten und alle Annahmen darüber, was eine liberale Demokratie ausmachte, plötzlich zur Disposition standen. Hinzu kam eine aktivistische Linke, die Forderungen nach Gleichheit auf die Spitze trieb und den Radikalisierungsprozess auf der rechten Seite des politischen Spektrums mit ihrem eigenen Radikalismus weiter beförderte. Selbst die liberale New York Times beklagte, dass politisch Linke und Rechte in einer destruktiven Spirale gefangen seien, die die öffentliche Auseinandersetzung zu zerstören drohe. Kurzum, die Fliehkräfte wurden auch innerhalb westlicher Gesellschaften immer größer. Und selbst wenn diese nicht so schwach und gespalten waren wie etwa von Putin erhofft, so etablierte sich mit der reaktionären Moderne ein Gegenentwurf, der die liberale Moderne verwundbar machte. Es war vor allem in dieser Hinsicht, dass Russland zur Gefahr für den Westen wurde, denn nicht nur verkörperte Putin dieselben antiliberalen, ultranationalistischen Ideen wie Trump, Orban und die rechtspopulistischen Parteien, sondern er förderte auch aktiv deren Verbreitung. Die dritte Bedrohung ging über die politischen Verhältnisse im Inneren wie im Äußeren hinaus. Der menschengemachte Klimawandel hat zwar im westlichen Wirtschafts- und Wachstumsmodell seinen Ursprung, gefährdet aber nun den gesamten Planeten. Auch wenn dies bereits in den 80er Jahren bekannt war, wurden die Folgen erst eine Generation später so konkret, dass sofortiges Handeln unausweichlich erschien. Doch die westlichen Staaten konnten ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen nicht schnell genug reduzieren und die neu industrialisierten Länder in Asien wollten dies nicht. Heute besteht ohne einen überraschenden technologischen Durchbruch kaum mehr eine Aussicht darauf, dass die Pariser Klimaziele erreicht werden können. Und allen Gesellschaften stehen somit dramatische soziale, wirtschaftliche und politische Veränderungen bevor. Mehr noch als die Bedrohungen im Innern und von außen ist dies eine Gefahr, die nicht nur die Vormachtstellung, sondern die Existenz des Westens in Frage stellt. Leitideen für eine nachhaltige Moderne. Die Krise des Westens ist offensichtlich. Aber was ist die Lösung? Wie bereits am Anfang des Buches gezeigt, gab es bislang drei Denkschulen. Die Antiimperialisten, die den Westen abschaffen wollen, die Liberalen, die an die selbstheilenden Kräfte der liberalen Moderne glauben, und die Neorealisten, die sich für eine stärker interessengeleitete Politik einsetzen. Keine dieser Antworten ist überzeugend. Die Vision der Antiimperialisten missachtet die Errungenschaften des Westens. Die Liberalen tun so, als sei alles in Ordnung. Und die Neorealisten wollen den Westen zu einer Abkehr von den Werten zwingen, die ihn definieren. Dieses Buch formuliert Leitideen für einen neuen Ansatz. Statt so weiterzumachen wie bisher, muss der Westen viel zielgerichteter aus seinen Fehlern lernen, und statt sich von seinen Werten abzuwenden, muss er sie neu interpretieren. Das Ergebnis wäre eine Moderne, die ihre liberalen und pluralistischen Werte beibehält, aber in ihrer Umsetzung ehrlicher, pragmatischer und inklusiver handelt. Es wäre das Gegenteil einer sich selbst zerstörenden Moderne. Es wäre eine nachhaltige Moderne. Ehrlichkeit ist dabei am wichtigsten. Nach Jahrzehnten des gescheiterten Demokratieexports sollten westliche Eliten endlich akzeptieren, dass nicht alle Gesellschaften so denken oder sein wollen wie der Westen. Religion, Nationalismus und ethnische Identität bestimmen die politischen Präferenzen und das Handeln vieler Menschen mindestens genauso stark wie das Streben nach einem liberalen Regierungssystem. Dass es dem Westen schwerfällt, diese vermeintlich archaischen Kräfte zu verstehen, hat es seinen Gegnern leichter gemacht, sie für ihre eigenen Zwecke zu mobilisieren. Ein weiterer Faktor ist, dass der Westen im Rest der Welt meist nicht als so uneigennützig gesehen wird, wie es westliche Politikeliten tun. Besonders im Nahen Osten und in Afrika wurden westliche Interventionen oftmals nicht als Wohltat, sondern als Auslöser von Chaos und sogar Unterdrückung erlebt. Und selbst innerhalb Europas gibt es nach wie vor zahlreiche Ressentiments gegenüber vermeintlicher Bevormundung und einem von reicheren, liberaleren Staaten ausgehenden Werteimperialismus. Die Lehre daraus ist nicht, dass die Förderung westlicher Werte immer falsch oder dass der Westen ein zutiefst unmoralisches Projekt wäre, sondern dass er sein Handeln und die ideologischen Annahmen, auf denen es beruht, häufiger und schonungsloser hinterfragen sollte. Einfach ausgedrückt, es wäre kein Fehler, sich öfter mal in die Schuhe der anderen zu versetzen. Zur Ehrlichkeit gehört auch, sich eigener Defizite bewusst zu werden. Die liberale Demokratie ist ein starkes und gerechtes System, aber sie hat auch Schwächen, wie etwa die Kurzfristigkeit demokratischer Zyklen oder die Offenheit für Manipulation von außen. Vor allem aber neigen liberale Demokratien dazu, sich selbst für den Nabel der Welt zu halten. Ewiger Friede ist nicht erreicht, bloß weil sich westliche Gesellschaften dies wünschen, und wirtschaftliche Globalisierung führt nicht automatisch dazu, dass alle vom Westen abhängig werden, sondern kann auch das Gegenteil zur Folge haben. Am unrealistischsten ist die Erwartung, dass sich westliche Vorstellungen und das vom Westen geprägte Regelsystem weiterhin durchsetzen lassen, obwohl der Anteil des Westens an der Weltbevölkerung und an der Weltwirtschaft immer kleiner wird. Ein Westen, der ehrlicher mit anderen und sich selbst ist, wäre bescheidener und gleichzeitig konsequenter, weil er verstehen würde, dass liberale Werte zwar universal sind, aber durch jeweils unterschiedliche politische, historische und kulturelle Erfahrungen gefiltert werden und dass selbst die mächtigsten Länder des Westens die universalen Versprechen von Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenrechten nicht überall und nicht im gleichen Maße durchsetzen können. Ein nachhaltiger Westen wäre zudem pragmatischer und würde sich bei jeder Entscheidung fragen, ob die verfolgten Absichten mit den vorhandenen Mitteln wirklich zu erreichen sind. Auf diese Weise wäre früher klar geworden, dass das Ziel eines sicheren, stabilen und mehr oder weniger demokratischen Afghanistan illusorisch war. Oder dass der Westen den Krieg in Syrien durch sein halbherziges Engagement noch verschlimmerte. Ein pragmatischerer Westen hätte verstanden, dass eine turbokapitalistische Schocktherapie die Entstehung von Demokratie in Russland nicht förderte, sondern sie behinderte. Oder dass sich mit überhasteten Integrationsschritten kein europäisches Bewusstsein erzwingen ließ. Nicht zuletzt hätte er viel früher eine viel ernsthaftere Debatte über die Rolle Amerikas angestoßen, also darüber, was die richtige geopolitische Balance zwischen Hybris und provokanter Schwäche ist. Eine nachhaltige Moderne wäre auch inklusiver. Westliche Politikeliten sind oftmals so sehr von den Segnungen liberal-moderner Ideen überzeugt, dass dabei in Vergessenheit gerät, dass politische Veränderungen in der Regel nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer produzieren. Dies zeigte sich bei der Intervention im Irak, die aus den einst privilegierten Sunniten über Nacht eine verbitterte Minderheit machte, oder in den vom wirtschaftlichen Wandel und internationalen Freihandel zurückgelassenen Teilen Westeuropas und Nordamerikas, wo stolze Malocher plötzlich keine Zukunft mehr hatten und die Schuld dafür bei Minderheiten und liberalen Eliten suchten. Eine nachhaltige Moderne nehme auch und gerade die Bedürfnisse derjenigen ernst, deren wirtschaftlicher, politischer und psychologischer Verlust die Grundlage für den nächsten Backlash sein könnte. Dies wird besonders wichtig sein, wenn in den kommenden Jahrzehnten die gesamte Weltwirtschaft nach ökologischen Prinzipien umgebaut wird. Ein gigantischer Prozess, der auf allen Kontinenten Gewinner, aber auch Verlierer hervorbringen wird. Eine nachhaltige Moderne würde die liberale Moderne deshalb nicht lähmen, sondern sie langfristig effektiver machen. Der Sinn und Zweck der liberalen Moderne, ihre Raison d'être, sollte dabei jedoch niemals aus dem Blick geraten. Die Förderung von Menschenrechten, Freiheit und Wohlstand, also jener Errungenschaften, die den Westen zum besten und erfolgreichsten Gesellschaftssystem in der Menschheitsgeschichte haben werden lassen. Auch eine ehrlichere, pragmatischere und inklusivere Moderne darf also keine faulen Kompromisse mit ihren Feinden eingehen, egal ob sie islamistisch, reaktionär oder autoritär sind. Wer das pluralistische Gesellschaftsmodell ablehnt, es bekämpft oder ein Gegenmodell zu ihm propagiert, kann kein permanenter Partner sein. Wer sich aber in Richtung Pluralismus bewegt, die eigene Gesellschaft öffnet und bereit ist, andere politische und gesellschaftliche Ideen zu tolerieren, sollte vom Westen mit offenen Armen willkommen geheißen werden. Nicht zuletzt würde es dadurch leichter, gemeinsame Interessen zu identifizieren und robuste Allianzen zu schmieden. Kein Zweifel. Der Westen hat seit dem Ende des Kalten Krieges viel Kapital verspielt. Seine Ideen aber sind nach wie vor die richtigen und können auch im 21. Jahrhundert die weltweit attraktivste Ideologie sein, solange der Westen sie konsequent, glaubwürdig und auf nachhaltige Weise vertritt. Sie hörten »Die neue Weltunordnung. Wie sich der Westen selbst zerstört« von Peter R. Neumann, gelesen von Frank Arnold. Ein Hörbuch des Argon Verlags.